Boom, da bin ich wieder. Mensch, schon wieder eine Countdown-Show und schon wieder ein Pay-Per-View, muss man fast schon sagen. Es ist wieder soweit, MMA Radio Countdown-Show, auch an diesem Samstag. Und für alle, die hier noch nie zugeschaut haben, die werden sich jetzt gleich über was wahrscheinlich sehr, sehr wundern, nämlich wie unprofessionell diese Sendung beginnt. Das ist allerdings so eine Art Trademark dieser Sendung. Ich werde nämlich zu Beginn dieser Sendung zum einen auf meinem super Telefon testen, ob der Livestream das hält, was er verspricht, sprich, ob er überhaupt funktioniert. Man weiß ja sowas immer nie in der heutigen Zeit, da sendet man vor sich hin und hat eigentlich auch das grüne Licht, aber plötzlich erkennt man, scheiße, der Livestream geht gar nicht. Also in dem Fall sieht es zunächst mal nicht schlecht aus. Ihr hört mich jetzt. Sowas immer nie in der heutigen da bin Zeit, ich schon. Da bin ich, wie immer, überwältigend, diese Technik. Also das funktioniert schon mal. Der nächste Schritt, den ich jetzt erledigen muss, ist die Welt darüber in Kenntnis setzen, was hier eigentlich abgeht. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist einiges. Und ich meine damit, dass ich jetzt einfach mal so eine Art Tweet raushaue. Meistens fasse ich mich da kurz. Ich sehe gerade, MMA Radio UFC 201 Countdown Show wird hier schon von dem hervorragenden Non-PG-Kanal auf Twitter gefeatured. Also Leute, solltet ihr zum ersten Mal zuhören, ganz, ganz wichtig, folgt MMA Radio auf Twitter at mmaradio.de und auf Facebook könnt ihr uns da auch finden, mmaradio.de. Ich bin live on air. So. Jetzt muss man noch so ein Hashtag hier ranmachen. Das machen die coolen Kids von heute. UFC 201 Countdown. Oh, jetzt habe ich Count One. Countdown Show. So, was kann man da noch als Hashtag machen? Germany kommt immer gut mit 2M. Das lieben die Fans. Das ist ein Hokuspokus hier, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, ab geht die wilde Fahrt. Jetzt noch auf Facebook. Übrigens habe ich gesehen, ich habe ja gesehen, dass meine Freunde von Miley Cyrus ist nackig beim Schwein hier zu sehen. Zumindest hat sie nur so einen sehr engen BH an. Meine Freunde von Run Fighting, die ja wirklich nichts können in Sachen Streaming, haben sich gedacht, komm, wir bieten noch ein weiteres Streaming-Portal an, nämlich senden die als Konterrevolution gegen MMA Radio jetzt auch live und zwar auch eine Countdown-Show auf Facebook. Ja, so sind die Kollegen drauf. Oh nee, das ist hier meine größte Überraschung für heute Abend, die kann ich jetzt noch gar nicht euch zeigen. Das haben wir schon. Also eigentlich müssten jetzt alle Kanäle mit ausreichend Informationen versorgt sein. Normal sollte jetzt auch das Geruckel aufhören. Das hat nämlich das habe ich einfach von Run Fighting mir abgeguckt, muss ich sagen. So, hier sind auch schon ein paar Leute. Hallo Mipa, da freue ich mich natürlich, dass du auch wieder mit dabei bist. Und derjenige, dessen Namen ich nie ganz aussprechen kann, das liegt einfach daran, dass dein Name A-S-D-A-S-D-A-S-D-A-S-D-A-S-D-A-S-D heißt. Man könnte auch sagen Ast mit weichem D. So, also ich habe alle Einstellungen vorgenommen. Es gilt wie immer die Regel, wer Fragen hat, kann die gerne in den Chat posten. Und da es am Anfang ja immer so ein bisschen dauert, bis ich mal so eine Handvoll Leute einfindet und ich denke, bei dieser Card könnte es sein, dass es wirklich ganz, ganz lange dauert, bis ich eine Handvoll Leute einfindet, würde ich mal sagen, ich präsentiere euch erstmal, was ich für heute vorbereitet habe. Non-PG-Freunde, die werden es schon kennen. Es gibt einen Wein, ja, der in der Non-PG-Geschichte nicht fehlen darf. Und das ist dieser Wein. Das ist der Laufener Katzenbeißer Samtrot. Dieser Wein hat es wirklich schon in sehr, sehr viele Wohnzimmer und Kinderzimmer geschafft. Denn, jetzt muss ich hier mal den Ton ausmachen, denn das ist im Endeffekt der Qualitätswein, der getrunken werden muss bei jeder Non-PG-Live-Sendung. Ich halte ihn nochmal in die Kamera. Hier seht ihr das. Laufener Katzenbeißer, Samtrot, Qualitätswein. Und dieser Wein, der verspricht, also jedenfalls, wenn ich den trinke, verspricht es immer eine sehr unterhaltsame Sendung zu werden. Ich versuche es einfach mal. Ja, schon lustig, die Sendung. Und ich habe mir noch was überlegt. Die Card gibt nicht allzu viel her. UFC und Fox 20 hat auch nicht allzu viel hergegeben und man ja, versucht dann noch irgendwie so ein bisschen Hype zu erzeugen. Ich weiß gar nicht warum, aber macht halt einfach Spaß. Dazu kam, dass letzte Woche ja auch diese Streaming-Software hier nicht so richtig funktioniert hat. Heute funktioniert es hervorragend. Aber ich habe mir gedacht, damit ich so unspannende Perioden ein klein wenig überbrücken kann, bringe ich die Büchse der Pandora zurück, präsentiert von Bresso. Ja, genießt das Leben, Bresso, die Büchse der Pandora, auch das ist dem ein oder anderen Non-PG-Hörer, muss man in dem Fall sagen, bekannt. Denn in der schönen Sendung, die Tobi und Ricky Show, haben wir das ein oder andere Mal große Turnamente ausgetragen. So muss man sagen, man muss es auf Deutsch aussprechen, damit es richtig wirkt. Turnamente, sprich, wir haben verschiedene, was war es damals, Wrestler gegeneinander antreten lassen. Also wir haben die ausgelost, die Paarungen, und dann entschieden, welcher Wrestler jetzt hier eben den anderen Wrestler besiegen kann. Und wir haben das auch mit Fußballern gemacht. Pipapo. Das gleiche werde ich heute mit der Women's Bantamweight Division machen. Ich habe mir die 8 Top Women's Bantamweight Kämpferinnen hier reingepackt, ja, und die werde ich nachher mit einem komplizierten Losverfahren in Matchpaarungen gegenüberstellen und dann wirklich logisch und hoffentlich auch richtig argumentieren, warum Kämpferin A Kämpferin B besiegen kann, und so ergibt sich dann ein Turnier, und am Ende dieser Sendung küren wir die erste, wie soll man das nennen, MMA Radio Fantasy Bantamweight Champion Frau. Und ja, ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Aber hauptsächlich soll es natürlich hier um UFC 201 gehen. Der René freut sich schon über den Katzenbeißer. So. Martin erkundigt sich nach meinen Verletzungen. Das kann man hier kurz auch noch erklären. Ich habe mich mit dem Fahrrad auf die Fresse gepackt. Ich bin so schnell gefahren, am Dings hängen geblieben, am Ampelpfosten. Und ich kann mal sagen, also das hier ist die Knöchelverletzung. Die ist natürlich schon ziemlich heftig. Aber ich kann es euch sagen, ich habe es bislang geschafft, nicht zum Arzt zu gehen. So, dann habe ich hier, kann man auch sehen, seht ihr das? Ja, da bin ich auch angefallen. Und mein Knie, das zeige ich euch jetzt nicht, denn ich habe nur so eine Badehose an. Ich habe wirklich nur eine Badehose an, aber wenigstens eine lange. Aber ich habe mir gedacht, man sieht mich ja eh nur von hier oben an, und untenrum sieht man mich ja gar nicht. Und das langsame Rantasten ans Nacktsenden ist, dass ich heute nur eine Badehose anhabe, und beim nächsten Mal ziehe ich mir vielleicht dann untenrum gar nichts an. Mal sehen, wie das hier noch ausgeht. So, UFC 201, ja, es ist soweit, muss man fast schon sagen. Man hat das Gefühl, das Event hat so richtig die Arschkarte gezogen. Zwischen 200 und zwischen 202, also die zwei vermutlich größten Pay-Per-Views in diesem Jahr für die UFC, vermutlich sogar die zwei größten Pay-Per-Views ever in der UFC-Geschichte. Vielleicht ist 100 noch größer, 196, pipapo. Und zwischendrin findet auf einmal 201 statt. Und man hat das Gefühl, dass man das Event eigentlich skippen sollte. So viele großartige Kämpfe sind nicht drauf. Es sind natürlich relevante Kämpfe drauf, gar keine Frage. Das kriegt die UFC immer hin, außer in Hamburg. Aber ansonsten schaffen die es eigentlich immer, relativ relevante Kämpfe auf ihre Card zu packen. Und nicht zuletzt wird auch Robbie Lawler zurückkehren. Und Robbie Lawler ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt, aufgrund dessen, dass er eigentlich immer die Kämpfe des Jahres bestreitet. Man kann Argumente dafür finden, dass sein Kampf gegen Carlos Conde zu Beginn dieses Jahres eigentlich auch schon Kampf des Jahres Potenzial war. Und auf Anhieb würde ich sogar sagen, dass das immer noch mein Kampf des Jahres ist. Er liegt halt irgendwie so weit zurück und fällt in so eine Zwischenzeit, auch wenn es der 3.1. war, aber irgendwie, ja, ihr kennt das wahrscheinlich, so die ersten 2-3 Wochen im Januar, die rutschen gedanklich immer ins vergangene Jahr oder verlieren so komplett eine Jahreszahl, weil die so zwischendrin stehen. Hier wird noch in den Chat eingeworfen, dass Condit diesen Kampf gewonnen hat. Ich werde gleich auf diesen Kampf auch noch ein bisschen eingehen, deswegen möchte ich jetzt gar nicht zu sehr auf diesen Einwand reagieren, aber man kann mit Sicherheit Argumente dafür finden, dass Carlos Condit diesen Kampf gewonnen hat, aber wie gesagt, da reden wir gleich noch drüber. Auf was ich zu sprechen kommen wollte, ist, dass das UFC 201 für mich eigentlich nicht erst seit dieser Woche, bloß ist jedenfalls bei mir oft, dass es erst in der Woche vor dem Event so ein Kribbeln, ja, einsetzt bei mir. Aber bei 201 muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich schon eine Weile drauf hingefiebert, weil ich diese Kampfpaarung Lawler gegen Woodley extrem interessant finde. Und ja, auch so ein bisschen, das hat so ein bisschen, wie soll man das sagen? Ich überlege gerade, mit welchem Kampf man das vergleichen könnte. Vielleicht so ein bisschen was mit, vielleicht so ein bisschen mit Lawler gegen Condit. Denn auch da hat man gehofft, dass es ein großer Kampf wird, aber man hat im Pay-per-View an sich erstmal nicht so eine, ja, so eine hohe Qualität zugesprochen. Und dann hattest du diesen großartigen Kampf und warst froh, dass du das live gesehen hast oder von mir aus dann am nächsten Morgen. Und ich glaube, dass hier einige Kämpfe dabei sind, die wirklich das Potenzial haben, absolute Must-See-Fights des Jahres zu werden. Natürlich kann es auch sein, dass die Card total langweilig wird und dann hast du noch nicht mal Kämpfer, die du jetzt irgendwie großartig kennst, mit auf der Card. Alles möglich, aber so im Vorfeld muss ich schon sagen, dass das eine Card ist, die mich reizt. Zumindestens 4-5 Kämpfe, die ich wirklich gerne sehen will und auf die ich mich heute Nacht freue. Wir fangen ganz oben an, so wie wir das immer machen, denn das Wichtigste sollte man zuerst besprechen, denn ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere dann vielleicht auch noch was Besseres zu tun hat, als mir beim Weintrinken zuzuschauen. Robbie Lawler gegen Tyron Woodley. Katzenbeißer. Und Bresso. Ja, die Büchse der Pandora. Tyron Woodley gegen Robbie Lawler. Es geht um den Welterweight-Titel. Ich gebe zu, gefühlt ist Tyron Woodley wirklich momentan so ein bisschen irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort, denn alle wollen irgendwie Wonderboy gegen Robbie Lawler sehen. Stephen Thompson, der einfach großartige Leistungen gezeigt hat. Für viele ist das der Mann der Stunde und eigentlich sollte der um den Titel kämpfen. Jetzt ist es aber so, wie es ist, also dass der gute Herr Lawler eben Tyron Woodley als Gegner bekommen hat und Woodley wurde dieser Titelkampf im Vorfeld versprochen. Eigentlich war es so, dass Woodley Johnny Hendricks hätte besiegen müssen und dann hätte er den Titelkampf bekommen. Ich glaube, in der Hitze des Gefechts, als damals Johnny Hendricks aufgrund seiner Weightcut-Probleme den Kampf absagen musste, hat Dana White sich zu einer Aussage hinreißen lassen, die jetzt zu diesem Kampf geführt hat. Nämlich er hat gesagt, ja, Woodley hat alles gemacht, was er machen konnte, deswegen er kriegt den Titelkampf. Und das ist so eine typische Dana White-Aussage. Ihr kennt ihn, er reagiert immer sehr impulsiv. Und ich glaube, wenn er einfach nochmal 2-3 Wochen gewartet hätte und sich dann entschieden hätte, wäre das besser gewesen. Jetzt hat er dem Woodley schon diesen Kampf versprochen. Woodley hat gesagt, ich kämpfe nicht mehr vorher. Also ich warte einfach, bis ich diesen Kampf bekomme. Und das hat er auch getan. 1,5 Jahre nicht mehr in Erscheinung getreten. Er sagt selber, alle, die davon ausgehen, dass ich jetzt aufgrund irgendwelcher Ringrosterscheinungen Probleme im Oktagon habe, denen sei Folgendes gesagt. Das meiste lernt man nämlich nicht während des Kampfes, sondern das meiste lernt man beim Training. Es mag sein, aber es ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, ob ich regelmäßig kämpfe oder eben 1,5 Jahre Pause zwischendrin habe. In dem Kampf, sage ich aber ganz ehrlich, macht's, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied. Weil es gibt, und da komme ich jetzt gleich auf meine Prognose zu sprechen, für mich im Endeffekt nicht viele Möglichkeiten, wie Tyron Woodley diesen Kampf gewinnen kann. Er kann diesen Kampf aber gewinnen. Der Favorit für mich ist ganz klar Robbie Lawler. Er hat eigentlich alle Tools, um diesen Kampf vorzeitig zu beenden oder über 5 Runden zu beenden. Er ist ja wirklich auch der Meister der 5. Runde. Das wurde ja, glaube ich, auch in der Countdown-Show der UFC so ein bisschen im Vordergrund gestellt. Es gibt mittlerweile von Reebok sogar ein T-Shirt, das irgendwie 5th Round oder so auf der Brust stehen hat. Da wird nochmal direkt darauf angespielt, dass Robbie Lawler einfach der Meister der 5. Runde ist. Und man kann sagen, dass Robbie Lawler einfach Rückschlüsse gezogen hat und gelernt hat aus einem für ihn sehr, sehr wichtigen Kampf. Das war der erste Johnny Hendricks-Kampf. Im ersten Johnny Hendricks-Kampf gingen beide wirklich punktgleich, kann man sagen, in die letzte Runde. Und alles kam auf Runde 5 an. Und in Runde 5 hat Robbie Lawler den Kampf verloren, weil er den Takedown von Johnny Hendricks nicht verhindern konnte und auch dann am Boden einfach mental gebrochen war. Er hat einfach keine Möglichkeit mehr gesehen, diesen Kampf für sich zu entscheiden. Und als er dann da saß und so, ihr werdet euch daran erinnern können, noch in die Kamera geguckt hat oder so knapp an der Kamera vorbei und einfach nur so ein Gesicht gezogen hat, so fuck, hier komme ich nicht mehr raus. In dem Moment hat er den Kampf eigentlich beendet. Aber was er danach gemacht hat, war, er hat sich, glaube ich, geschworen, ich werde nie wieder in der letzten Runde einen Kampf abgeben. Und wenn man seinen Rekord sich jetzt anguckt, dann kann man das da relativ gut herauslesen. Denn natürlich, ihr erinnert euch an den letzten Kampf Carlos Condit, jetzt sind wir genau bei dem Thema, das vorne im Chat aufkam. Beide gingen punktgleich in die letzte Runde. Man kann natürlich jetzt hier und da Argumente dafür finden, dass Carlos Condit den Kampf gewonnen hat. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass hier irgendwie Carlos Condit betrogen wurde. Dass es wirklich irgendwie deutlich für Condit hätte ausgehen müssen. Ich, wie gesagt, verstehe voll und ganz, wenn man den Kampf für Condit wertet. Ich habe ihn damals, glaube ich, für Lawler gewertet, aber ich weiß es ja nicht mehr hundertprozentig. Da müsste ich die Sendung nochmal anhören von damals. Aber es war auf jeden Fall ein sehr enger Kampf. Und aus diesem Grunde haben auch beide Seiten im Endeffekt ein Argument auf ihrer Seite, dass der jeweilige Kämpfer den Kampf für sich entschieden hat. Aber auf was ich hinaus will, ist, beide gehen punktgleich in die letzte Runde. Und dann war es Lawler, der einfach sich durch diese letzte Runde durchgetankt hat und Condit auch nochmal schwer angenockt hat und einfach diese letzte Runde an sich gerissen hat. Das ist aber nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Das gleiche passierte im Rory McDonald-Kampf, denn da kann man Argumente dafür finden, dass Rory McDonald führend in die letzte Runde gegangen ist und sogar mit zwei Runden geführt hat. Sprich, wenn er den Kampf über die volle Distanz gebracht hätte, hätte er diesen Kampf für sich entschieden und wäre Welterweight Champion gewesen. Egal, wie die letzte Runde ausgeht. Also auf vielen Punktrichterkarten und auch auf meiner Punktkarte war es so, dass Rory McDonald mit zwei Runden geführt hat. Dann geht es in die fünfte Runde und Rory McDonald wird von Lawler ausgenockt. Auch wieder. Lawler hat aus dem Fehler gelernt, dass er gegen Hendricks die letzte Runde weggegeben hat und wusste, es kommt auf diese fünfte Runde an. Und das Gleiche ist auch im zweiten Johnny Hendricks-Kampf passiert. Auch da war die letzte Runde entscheidend. Beide sind punktgleich in die letzte Runde gegangen. Und beide hatten die gleichen Voraussetzungen wie schon beim ersten Kampf. Nur mit dem Unterschied, dass Robbie Lawler wirklich in der letzten Runde dann alles gegeben hat, alles rausgehauen hat. Legendär natürlich dieser Moment, als die fünfte Runde abgehupt wird, sage ich jetzt mal. Und Lawler wirklich noch mit diesem Blick hinter Johnny Hendricks hergelaufen ist. Das ist einfach so ein besonderer Moment gewesen, den jeder UFC-Fan, denke ich mal, bislang nicht vergessen hat. Und da merkt man einfach, dass Hendricks in den letzten Kämpfen immer wieder diese fünfte Runde für sich nutzen konnte. Jetzt muss man natürlich aber auch ehrlicherweise sagen, wenn ein Kämpfer immer auf die letzte Runde angewiesen ist, dann muss er davor Fehler gemacht haben. Und genau da muss aus meiner Sicht Tyron Woodley ansetzen. Also wo macht Robbie Lawler Fehler, wenn er Fehler macht? Also du kannst Robbie Lawler nicht irgendwie ausschalten, indem du tougher bist als er. Das wird dir nicht gelingen. Aber was dir gelingen wird, ist Robbie Lawler einfach das Leben zur Hölle zu machen. Zum Beispiel mit Wrestling. Jetzt ist Tyron Woodley ein Wrestler, der relativ vorhersehbar seine Takedowns ansetzt. Robbie Lawler wird vor ihm stehen, hat eine Waffe, die ihn gegen diese Leg, oder mehrere Waffen, aber die signifikanteste Waffe für mich ist, sind Leg Kicks gegen Tyron Woodleys Takedown-Versuche. Denn Tyron Woodley ist so ein klassischer Double-Leg-Takedown-Typ. Nicht, dass er auch einen Single-Leg-Takedown setzen könnte, aber er geht meistens mit beiden Händen um deinen Körper herum, rutscht dann unter den Arsch, ja, ich kann das jetzt hier in der Kamera schlecht vormachen, aber ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, rutscht unter den Arsch, kriegt seine Hände zusammen, entweder so oder so, meistens versucht das irgendwie, ja, so, jetzt sieht man es, glaube ich, ein bisschen, und hebt dich dann praktisch aus. Da hat er die Kraft dafür, gar keine Frage. Auch nochmal ein Thema, Tyron Woodley und Kondition und so, das Thema kommt häufig auf. Da halte ich mich ein bisschen zurück, denn ich bin der Meinung, dass alle, die da im Oktagon stehen, schon eine ausreichende Kondition haben, aber das Pacing ist oft das Problem bei vielen Kämpfern. Sprich, die überpacen dann in einem Moment, wo man vielleicht einfach nochmal ein Stück zurückschalten sollte, um wieder Kraft zu bekommen. Der Meister dieser Art und Weise zu kämpfen ist im Endeffekt Dominic Cruz, der kann das sehr, sehr gut dosieren. So, bleibt mal aber bei den Takedown. Also, wenn Tyron Woodley es versuchen würde mit dieser Art Takedown, dann kann natürlich Lawler zum Beispiel mit einem Knie, zum Beispiel mit einem normalen Leg-Hack oder zum Beispiel mit einem linken Uppercut dafür sorgen, dass Tyron Woodley das nicht oft macht. Jetzt sagt man natürlich, ja, Lawler hat Power und so, hat er auch, gar keine Frage. Aber Lawler ist kein klassischer Knockout-Künstler. Also klar, er hat die Power, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das ist jetzt nicht so, dass es heißt, wenn Lawler dich trifft, liegst du. Das ist es nicht. Das heißt, Woodley kann diese Strategie fahren, dass er erstmal versucht, mit diesen Takedowns Lawler das Leben so ein bisschen schwer zu machen. Denn wenn so ein Takedown durchgeht, wird es für Lawler schwer, wieder hochzukommen. Dafür ist Woodley einfach der ist einfach zu gut im Wrestling, um jetzt Lawler dann nicht am Boden halten zu können. Denn Hendricks hat das auch geschafft, wobei man natürlich sagen muss, dass Woodley schon nochmal einen Ticken schwächer ist als Johnny Hendricks in Sachen Wrestling, auch in Sachen MMA-Wrestling würde ich Johnny Hendricks einen kleinen Vorteil geben gegenüber Tyron Woodley. Aber dennoch, Woodley würde es schaffen, Johnny Hendricks am Boden zu halten. Aber dafür muss er diesen Takedown durchbringen. Jetzt kriegt er den Takedown, nehmen wir mal an, nicht durch. Kassiert ein Flying Knee oder ein Uppercut oder so. Wird also erstmal so ein Stück zurückschrecken von dieser Art Takedown. Kann es dann über die Clinches versuchen, kann Single-Leg-Takedowns versuchen. Aber, und jetzt kommt der nächste Punkt, Robbie Lawler hat eine sehr gute Takedown-Defense, kann sehr gut sprawlen. Sprich, wenn Woodley es jetzt versuchen würde mit einem Single-Leg-Takedown oder selbst wenn er es mit seinen klassischen Double-Leg-Takedowns unterm Arsch versucht, hat Lawler immer noch diese Gabe, sehr gut sprawlen zu können. Und das kann dann wiederum Tyron Woodley irgendwie so ein bisschen demotivieren. Bei Woodley sagt man, er hätte diese extreme Knockout-Power. Man kann Argumente dafür finden. Allerdings ist Lawler auch ein Typ, der einstecken kann. Also ich denke, wenn Woodley diesen Kampf gewinnen will, dann hat er natürlich die Möglichkeit des Lucky Punches. Die hat jeder, gar keine Frage. Und Woodley hat auch die Power, so einen Lucky Punch zu setzen. Vielleicht ist es da nicht unbedingt ein Lucky Punch, sondern ist es vielleicht auch gut vorbereitet. Das ist alles möglich, aber das ist natürlich eine Chance zu gewinnen. Und die zweite Möglichkeit ist dieses Grinden in der Runde. Einfach den Gegner wirklich zermürben, Takedown, Takedown, Takedown, am Boden halten, Ground and Pound, Ground and Pound. Seine Kraft gut einteilen, das muss er auf jeden Fall. Er muss auf jeden Fall irgendwie einen Weg finden, wie er seine Kraft so einteilt, dass er in der vierten, fünften Runde noch genügend Power hat, um den zu erwartenden Sturm von Robbie Lawler standzuhalten. Denn Lawler hat genügend Power für fünf Runden, das wissen wir. Lawler ist der Meister der fünften Runde und das wiederum ist auch wichtig für Lawlers Mindset sozusagen. Er muss sich keine Sorgen machen, wenn die ersten zwei Runden nicht so richtig laufen für ihn oder so. Er muss sich keine Sorgen machen, weil er weiß, er kann die Pace immer noch mal ein Stück nach oben schrauben. Und diese Gedanken, die Lawler da wahrscheinlich dann hat, die geben ihm automatisch einen Vorteil, einen mentalen Vorteil. Er weiß, ich kann immer bis zur fünften Runde Vollgas geben und in der Regel bin ich derjenige, der danach mit nach oben gestreckten Armen den Oktagon verlassen wird oder das Oktagon verlassen wird. Nichtsdestotrotz gibt es bei Lawler natürlich noch die Frage, wie oft kann man eigentlich so einen Kampf bestreiten, wie er gegen Condit oder gegen Roy McDonald einbestritten hat. Lawler hat schon viele, viele Meilen auf seinem Körper, wenn man das mal so sagen kann. Er hat schon viele MMA-Kämpfe bestritten, hat auch schon schwere Treffer kassieren müssen. Und man fragt sich die ganze Zeit so ein bisschen, wann ist dieser Punkt erreicht, dass Lawler einfach nicht mehr der Alte ist, nicht mehr die Punches einstecken kann wie früher. Das wird interessant sein, ob es schon in diesem Kampf ist. Irgendwann wird es diesen Punkt geben, gar keine Frage. Aber darauf zu setzen, ist mir zu wenig. Also es gibt genügend Möglichkeiten im Vorfeld zu einem Kampf darüber zu sprechen, welche Qualitäten und welche Schwächen ein Gegner hat. Aber jetzt zu sagen, ja, vielleicht hat er jetzt mal irgendwann diesen einen Punch zu viel kassiert und ist jetzt anfällig für einen Knockout oder sonst irgendwas, das ist mir zu viel Spekulation. Aus meiner Sicht hat Lawler wirklich die Qualität, über die Distanz Woodley zu schlagen und auch vorzeitig via Knockout ihn zu schlagen. Das sind wahrscheinlich diese zwei Möglichkeiten, die Lawler hat. Bei Woodley würde ich dazu tendieren, dass er ihn vorzeitig finishen muss und das müsste dann wahrscheinlich über Ground and Pound sein oder halt also über TKO oder halt über ein KO, der ist bei Woodley immer drinne. Ich tendiere ja ganz klar zu Lawler, aber Woodley ist mehr als nur so ein Underdog, der also ist mehr als so eine Holly Holm im Vorfeld zum Ronda Rousey Kampf. Definitiv. Man darf nicht den Fehler machen und Tyron Woodley so als Fallobst sehen. Ich glaube, das machen aber auch die wenigsten, die UFC regelmäßig verfolgen. Also, aber ich bin wirklich gespannt, wie Tyron Woodley diese Takedowns versucht gegen Robbie Lawler, denn die muss er versuchen. Das ist seine stärkste Waffe. Und er hat damit wirklich schon viele Gegner alt aussehen lassen. Mit diesem, wie gesagt, Double Leg Takedown unterm Arsch. Ich glaube, das ist auch der Fachbegriff dafür. So, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Der Philipp ist eingetroffen. Hallo Philipp, einen wunderschönen guten Abend. Sollte übrigens irgendjemand sich hier beteiligen wollen mit Kommentaren, könnt ihr das im Chat einfach tun. Schreibt da rein, was ihr denkt. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, wer euer Favorit im jeweiligen Kampf ist, den ich jetzt gerade bespreche. Das würde mich natürlich interessieren. Aber jetzt zwischen dem ersten Kampf, zwischen dem Main Event und dem Co-Main Event, hole ich die Büchse der Pandora raus. Hier ist sie. Bresso, genieße das Leben und werde den ersten Women's Bantamweight Fantasy-Kampf auslosen. So, jetzt passt mal auf, das ist hier wahnsinnig gut vorbereitet. Die erste Kämpferin, die ich ziehe, ist, na, sie ist zurzeit in aller Munde, Valentina Shevchenko. Und ich bin mal gespannt, gegen wen ich sie lose. Also hier geht natürlich alles mit rechten Dingen zu. Ich habe hier einen Notar vorher gucken lassen, dass alle Namen richtig geschrieben sind und dass Kat Zingano auch mit im Pool ist. Hier, Nummer 6 in der Welt, Kat Zingano trifft in meinem Fantasy-Turnier auf Valentina Shevchenko. Ja, das ist natürlich ein schwerer Kampf, sowohl für Valentina als auch für Kat Zingano. Ich denke, dass Kat Zingano die besten Zeiten schon erlebt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Alter spielt da mit Sicherheit eine Rolle. Ihre persönliche Leidensgeschichte spielt mit Sicherheit eine Rolle. Brauche ich jetzt nicht länger drauf eingehen. Was da alles so in ihrem Leben passiert ist, die vielen Verletzungen spielen eine wichtige Rolle. Sie ist tough, gar keine Frage. Allerdings wird Valentina Shevchenko in so einer Paarung nicht den Fehler machen und sich auf so eine taffe Auseinandersetzung mit Kat Zingano einzulassen. Also sie wird mit ihr nicht brawlen oder so. Sie wird wieder sehr, sehr clever boxen. Sie wird wieder gutes Muay Thai zeigen und sie kann sogar, wenn Kat Zingano müde werden würde, ein bisschen auf Wrestling setzen und in einen oder anderen Takedown setzen, da am Boden ein bisschen was machen. Aus meiner Sicht ist in der aktuellen Verfassung Valentina Shevchenko hier die klare Favoritin und zieht deswegen in die nächste Runde ein. Zieht in die nächste Runde ein. So, der Wein, der wirkt schneller, als ich dachte. Damit ist Kat Zingano raus. Also so läuft es jetzt hier, bis ich die nächsten Viertelfinals hier durchlose, müsst ihr euch ein bisschen gedulden, denn es gibt ja, wie gesagt, noch das ein oder andere zu besprechen in Sachen UFC 201 und ich werde natürlich nachher auch nochmal so ein bisschen bei BWin gucken, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, ein bisschen Kohle zu machen, gar keine Frage. So. Also der Wein läuft gut, das muss ich sagen, deswegen muss ich ja direkt nochmal nachfüllen. Schaut euch das an. Ich weiß gar nicht, ob man das seht, seht ihr das? Hier läuft der rein, der Wein. Mach ich gleich mal alles rein. Dann machen wir das Glas voll. Jeder Mensch braucht übrigens so einen Kandierer. Das ist ganz wichtig. Das wirkt einfach ein bisschen eloquenter. Da muss man einfach, auch ehrlich sein. Ganz klar. So, nächster Kampf. Rose Namajunas gegen Karolina Kowalczewicz. Ich habe mir sagen lassen, dass das die richtige Aussprechweise ist. Ihr könnt sie aber auch einfach nur Karolina nennen. Ich denke mal, sie kann damit leben. Sie genießt übrigens so ein bisschen in den MMA-Foren so das Image der süßen Maus. So ein paar Leute haben sich offensichtlich in sie so ein bisschen verguckt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, sie ist ja auch niedlich, kann man schon sagen. Aber ich weiß gar nicht, ob das die herausragende Qualität von Karolina Kowalczewicz ist, niedlich auszusehen. Ich glaube, sie selber legt darauf auch nicht so viel Wert. So, in diesem Kampf könnte man sagen, wird die neue Gegnerin oder das neue Opfer, Fragezeichen, von Johanna Jędrzejczyk ermittelt. Ich glaube schon, dass wenn Rose Namajunas diesen Kampf gewinnt, dass sie dann wirklich ernst machen wird und versuchen wird, diesen Kampf gegen Johanna Jędrzejczyk zu bekommen. Wobei ich der Meinung bin, dass Namajunas noch nicht so gut ist, eine Johanna Jędrzejczyk zu besiegen. Ich guck mal gerade, Rose Namajunas hat natürlich diesen denkwürdigen Kampf gegen Paige VanZant gewonnen. Ja, der war wirklich beeindruckend, da hat sie eine sehr gute Leistung gezeigt, gar keine Frage. Davor allerdings gegen Angela Hill, eine zu dem Zeitpunkt eher schwache Gegnerin besiegt, gegen Carla Esparza sah sie nicht so gut aus und dann im zweiten Kampf gegen Tisha Torres, den sie im April ja hatte, da war das wieder ein bisschen besser, aber immer noch keine beeindruckende Performance von Rose Namajunas. Deswegen verstehe ich den aktuellen Hype nicht so ganz. Also ich erkenne schon, dass Rose Namajunas eine Entwicklung durchmacht und besser wird, auch gute Gegnerinnen besiegt, gar keine Frage. Tisha Torres ist da mit Sicherheit diejenige, die am meisten Profil hat von den Gegnerinnen, die Rose bis jetzt besiegt hat. Aber es ist jetzt für mich nicht so, dass Kowalczewicz überhaupt keine Chance hätte, eine Rose Namajunas zu besiegen. Was Kowalczewicz für mich so ein bisschen verkörpert, ist eine unheimliche Ruhe. Also wenn ihr die Embedded-Videos angeguckt habt und auch die ein oder andere Countdown schon im Vorfeld, die ist wirklich absolut tiefenentspannt. Ja? Die latscht da rum durch Atlanta und fährt mit dem Riesenrad und mit der Ponykutsche und wirkt wirklich völlig entspannt. Und das ist, glaube ich, gegen Rose Namajunas wirklich ein Vorteil, weil Rose Namajunas schon eine sehr, sehr emotionale Kämpferin ist. Sie sagt das auch von sich selber, dass sie enorm emotional ist und dann auch schnell mal heulen muss, wenn irgendwas in ihrem Leben positiv oder negativ passiert. Sprich, wenn sie merkt, sie trifft auf eine Gegnerin, die die Ruhe weg hat und vielleicht besser in den Kampf kommt, kann das für Rose Namajunas schon bedeuten, dass sie einfach, dass der Puls einfach ein bisschen hochgeht und dann hat Karolina Kowalczewicz die Fähigkeiten, so einen Kampf für sich zu entscheiden. Sie ist keine, die ihre Gegnerin ausnockt. Sie ist auch keine, die ständig irgendwie geilen Submissions an den Start bringt. Sie ist auch keine, die ihre Gegnerin klar dominiert über 3 Runden und dann besiegt. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber sie hat einen 9-0-Rekord. Das ist wichtig für den Kopf. Und sie hat diese Ruhe, die sie dann wiederum gegen Rose Namajunas ausspielen kann. Das ist allerdings alles, was ich Kowalczewicz als Siegchancen einräumen würde. Für mich bleibt, egal was ich bislang gesagt habe, trotzdem Rose Namajunas der klare Favorit. Und zwar im Endeffekt aus genau den Gründen, die ich eigentlich jetzt aufgezählt habe, die für Kowalczewicz sprechen. Sprich, Kowalczewicz hat keine Knockout-Power. Ja, in der Strawweight-Division ist das sowieso schon schwer. Kowalczewicz hat nicht die Submission-Skills einer Rose Namajunas. Rose Namajunas ist eine High-Level Jiu-Jitsu-Kämpferin. Sie trainiert sowohl mit Gi als auch ohne. Sie hat da also einen enormen Vorsprung vor Kowalczewicz. Ich gehe wirklich fast so weit, dass ich sage, wenn der Kampf zu Boden geht, könnte ich mir gut vorstellen, dass Namajunas relativ leicht eine Submission da irgendwie rausholen kann. Und diese Ruhe und Gelassenheit im Vorfeld zum Kampf kann man natürlich auch so sehen, dass sie einfach nicht fokussiert genug ist und das Ganze mehr oder weniger als schönen Ausflug sieht hier jetzt nach Atlanta. Sie hat bislang sie hat in Florida gekämpft, ja. Also sie hat schon in den Staaten gekämpft. Auch für Invicta hat sie schon gekämpft in den USA, in Davenport. Also okay, sie hat diese Erfahrung schon, dass sie im Ausland gekämpft hat, beziehungsweise über einen Teich fliegen musste und neues Terrain betreten durfte. Also diese Ablenkung kann man jetzt ihr nicht als Problem verbuchen oder ankreiden. Aber nichtsdestotrotz, auch ihre Siege zuvor waren immer so, ja, hat sie halt gewonnen gegen Randa Markos, ja, hat sie gewonnen, alles gar keine Frage, aber es war nie dominant und wie gesagt, ich glaube, dass Rose Namajunas jetzt irgendwie langsam in Gang kommt, ja, also sie hat dieses Ultimate Fighter Finale gegen Carla Esparza verloren, da hat man auch so ein bisschen genau dieses Emotionale gesehen, von dem ich vorhin gesprochen habe, da hat sie sich nicht so richtig im Griff gehabt, hat einfach ein bisschen überpaced, hat sie danach auch selber gesagt. Aber danach hat sie wirklich wichtige Siege eingefahren und sie ist momentan einfach so sehr am Laufen, dass ich der Meinung bin, dass Rose Namajunas Kowalczewicz hier besiegen kann. Ich gucke mal nebenbei einfach mal kurz, wie da die Quote bei Bivin aussieht. Ja, Rose Namajunas klar Favoritin, allerdings nicht so klar, wie ich dachte, denn Kowalczewicz hat immer noch eine Quote von 2,75. Das ist ein bisschen höher, als ich dachte. Spiegelt allerdings auch jetzt nicht das wieder, was ich hier an Chancen einrechnen würde. Denn ich wollte jetzt sagen, wenn das jetzt hier irgendwie so eine 4.0 Underdog-Geschichte gewesen wäre für Kowalczewicz, dann kann man einen Zehner auf Kowalczewicz setzen, ja, weil eben die paar Gründe, die ich vorhin aufgezählt habe, nicht zu vernachlässigen sind. Aber wenn ich beide Kämpferinnen gegenüberstelle, also es muss fast schon ein Finish sein von Namajunas, ja. Wenn uns die letzten Performances von Rose Namajunas nicht irgendwie geblendet haben. Aber ich bin der Meinung, sie macht Schritt für Schritt Fortschritte. Submission-mäßig ist sie mit die Beste in der Strawweight Division. Wie gesagt, sie wirklich, also was Jiu-Jitsu angeht, top of the notch. Striking, da gibt es mit Sicherheit noch Möglichkeiten, sich zu verbessern, gar keine Frage. Aber sie ist noch relativ jung und wird auch da immer wieder dazulernen. Aber in dem Kampf würde ich sagen, hat Rose Namajunas wirklich die besten Möglichkeiten, sich den Titelkampf gegen Johanna Jędrzejczyk zu erkämpfen. Ich bin der Meinung, danach sollte Rose Namajunas erstmal ein Jahr nur trainieren, denn ihre Fähigkeiten reichen aktuell noch nicht aus, um so eine große und gute Gegnerin wie, ich vergesse immer wieder den Namen, Johanna Jędrzejczyk zu besiegen. So, nächste Runde im Bresso. Ihr wisst es, das ist der Sponsor der Büchse der Pandora. Im Bresso Women's Bantamweight Fantasy Turnier zu losen. Die nächste Paarung steht an. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, was ich hier mache, Pech gehabt. So, die aktuelle, warte mal, ich muss mal hier mir die Kamera kurz aufrufen, damit ich sehe, ob man sieht. Mhm, genau. die aktuelle Weltmeisterin, ich sag's jetzt einfach mal, wie es mein Fighting sagen würde, Amanda Nunes habe ich gezogen und sie trifft im Viertelfinale, das ist natürlich jetzt spannend, auf Sarah McMahon. Interessante Paarung, das ist die letzte, die es in diesem Pool hier geschafft hat bei mir, bei diesem Fantasy-Turnier. Sarah McMahon aktuell die Nummer 7 der Welt. Ja, also im ersten Moment würde man natürlich sagen, Amanda Nunes, Sarah McMahon, das Ding muss sie ja locker gewinnen, ist ja gar keine Frage. Aber Sarah McMahon hat natürlich so eine kleine, so einen Anflug von Kryptonit dabei. Das ist nämlich Wrestling und Ausdauer. Und das könnte natürlich so eine Amanda Nunes das Leben zur Hölle machen. Was ich damit sagen will, ist, wenn Amanda Nunes unvorsichtig in diesen Kampf rangeht und Sarah McMahon würde es gelingen, Amanda Nunes zu Boden zu wresteln, hat sie sehr, sehr gute Möglichkeiten, Amanda Nunes müde zu machen und dann zu besiegen. Allerdings haben wir diesen Kampf schon gesehen und wir haben auch schon gesehen, wie dieser Kampf am Boden vonstatten geht. Nämlich dann hat Amanda Nunes gute Jiu-Jitsu-Skills und kann Sarah McMahon submitten. Der Kampf fand, letztes Jahr irgendwann statt, also der Kampf Amanda Nunes gegen Sarah McMahon. Und ich bin der Meinung, dass Sarah McMahon in so kurzer Zeit nicht diese Fortschritte gemacht hat, die sie hätte machen müssen, um jetzt Amanda Nunes zu besiegen. Amanda Nunes ist zudem auch natürlich einfach jetzt momentan, denke ich mal, ganz gut dabei, so von ihrer mentalen Stärke, weil sie natürlich den Titel gewonnen hat. Ich gehe mit Amanda Nunes ins Halbfinale. Ja, wen haben wir denn jetzt im Halbfinale? Habe ich ganz vergessen. Amanda Nunes und wen habe ich von? Valentina Shevchenko. So sieht's aus. Ja. So, ich muss wieder einen Schluck trinken. Ihr könnt übrigens in der Zwischenzeit, wenn ich hier was trinke, mir einen Gefallen tun, denn ihr seid ja offensichtlich gerade im Internet und der ein oder andere von euch wird iTunes besitzen. Und auf iTunes gibt es einen kleinen, aber wirklich feinen Podcast, der nennt sich MMA Radio und den muss man bewerten. Das ist im Endeffekt, letzten Endes sind das die 15 Euro, die ihr bezahlen müsst für den Stream, der hier ruckelfrei hoffentlich läuft. Im Gegensatz zu Run Fighting, diese Bitches. So, ihr geht jetzt einfach mal bitte kurz auf iTunes, sucht danach MMA Radio. Ihr müsst es noch nicht mal abonnieren, aber ihr könntet mal 5 Sterne vergeben, denn das hilft MMA Radio in den iTunes Charts nach oben zu rutschen. Ich bin eigentlich zufrieden mit den Downloads, die wir haben bei MMA Radio, aber die Charts, die ja, lassen uns einfach außen vor. Leider Gottes, so ist es halt. Da helfen einfach nur Bewertungen und Abonnenten. Ich verstehe, dass nicht jeder jeden Podcast abonnieren will, aber eine Bewertung, das kann jeder mal machen und das hilft auch schon weiter. Gleiches gilt hier auch für YouTube. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da. Sowas hilft halt immer, um ein bisschen nach oben zu rutschen bei Suchergebnissen. Und mir würde es natürlich Spaß machen, wenn hier viele Leute zuschauen, wenn hier viele Leute Kommentare hinterlassen, Fragen hinterlassen, das macht halt einfach Spaß. Also diese in Anführungsstrichen Q&As, die machen mir wirklich immer sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe, da kommt nachher noch die ein oder andere Frage oder Anregung, die wir dann hier thematisieren können. So, nächster Kampf auf der Card ist Matt Brown gegen Jake Ellenberger. Für Jake Ellenberger ganz klar do or die. Der hat jetzt die letzten... Also wenn man mal den Josh Koscheck-Kampf rausnimmt, hat er die letzten 5 Kämpfe verloren. Ich nehme deswegen den Koscheck-Kampf raus, weil der so gefühlt, ich glaube, Koscheck wollte halt einfach seinen Vertrag auslaufen lassen und dem war es scheißegal, ob er den Kampf gewinnt oder verliert. Und so sah auch seine Leistung aus gegen Jake Ellenberger. Er hat in der zweiten Runde via North-South-Joke sogar verloren, sehe ich gerade. Also da kann man jetzt, er hat ihn gewonnen, den Kampf, Jake Ellenberger, aber ja, gegen einen fast nicht währungswilligen Gegner, so könnte man sagen. So. Jetzt trifft er auf Matt Brown, gefühlt einer der schlimmsten Kämpfer, gegen die du nur kämpfen kannst, wenn es darum geht, deine Karriere noch irgendwie zu retten. Denn Matt Brown wird mit Sicherheit nicht scheuen, mit Jake Ellenberger in einen waschechten Faustkampf zu gehen. Ich denke auch, dass Matt Brown da einige Vorteile auf seiner Seite hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Weigh-ins gesehen habt, aber dieser Größenunterschied zwischen Matt Brown und Jake Ellenberger bei den Weigh-ins, der war schon signifikant. Und ich glaube, dass Matt Brown einfach nicht nur zu groß ist, sondern auch zu kräftig ist für Jake Ellenberger. es scheint so, als ob bei Jake Ellenberger zuerst irgendwie so die Siegesserie gerissen ist und danach auch was im Kopf. Also irgendwie hat er es nicht geschafft, seine durchaus vorhandenen Qualitäten auszuspielen und für sich zu nutzen. Und ich glaube, man merkt das auch daran, dass er die Camps häufig wechselt. Er ist ja praktisch irgendwie auf der Suche. Er sucht nach einem Halt, er sucht nach einem Ratschlag, der ihn jetzt hier aus dieser wirklich misslichen Situation befreien könnte. Und ich glaube auch, dass da wirklich viel im Kopf stattfindet bei Jake Ellenberger und nicht so sehr die Qualitäten nicht ausreichen. Aber dann ist es halt einfach so, dann musst du vielleicht nochmal eine Ehrenrunde drehen und, weiß ich nicht, in eine andere Organisation gehen und da nochmal versuchen anzugreifen. Er ist 31, also er ist auch nicht mehr der Jüngste, aber es würde vielleicht schon noch möglich sein, nochmal 2 Jahre, ich würde jetzt nicht unbedingt zu Bellator gehen, weil danach eigentlich die Türen für dich verschlossen sind, zurück in die UFC, aber vielleicht kann er zu Titan gehen oder sonst irgendwie so eine Geschichte versuchen und da nochmal einen Neustart zu versuchen. Also ihr merkt, ich gehe nicht davon aus, dass Jake Ellenberger wirklich eine Chance hat in diesem Kampf. Er hat natürlich ein gutes Boxen, er hat auch nicht das schlechteste Wrestling. Das könnte wiederum Matt Brown so ein bisschen Probleme bereiten, wenn er gegen jemanden kämpft, der auf sein Wrestling setzt. Glaube ich, dass es für Matt Brown schwierig ist, den Kampf für sich herumzureißen. Ja, jetzt habe ich im Vorfeld immer wieder gehört, ja, Matt Brown hat noch keinen Kampf verloren, in den er als Favorit gegangen ist, also bei den Buchmachern als Favorit reingegangen ist. Da habe ich mir auch gedacht, ja, was ist das für eine Aussage? Also, du verlierst nicht die Kämpfe, wo dich alle Leute vorne sehen. Ja, das wird den meisten so gehen. Ja, also es gibt natürlich immer mal wieder Kämpfer, die ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden, aber die meisten Favoriten gewinnen in der UFC. Deswegen ist die Statistik für den Arsch. Nichtsdestotrotz ist Matt Brown für solche Kämpfe einfach prädestiniert wie gegen Jake Ellenberger, wo ein Kämpfer einfach auf ein bisschen mehr Risiko gehen muss und Gefahr läuft, vielleicht ins offene Messer zu rennen. Das ist ein Kampf für Matt Brown aus meiner Sicht. Also er wird versuchen, Takedown zu verhindern, wenn Jake Ellenberger welche ansetzt und wenn Jake Ellenberger mit ihm einfach einen Striking-Contest da veranstalten möchte, ist Matt Brown der Erste, der hier schreit. Und dann hat er zu viel Power, glaube ich, für Jake Ellenberger und wird ihn besiegen können. Ich weiß nicht, ob es für einen Knockout reicht oder vielleicht sogar für eine Submission. Man weiß es nicht, wenn Jake Ellenberger müde wird. Aber ich sehe Matt Brown hier ganz klar vorne. Und wenn ich bei den Buchmachern so gucke, sieht es folgendermaßen aus, ja, Matt Brown ganz klar Favorit, 1.3 ist die Quote hier bei B-Win und bei Jake Ellenberger 3.05. Also, ich kann mir vorstellen, dass Jake Ellenberger es irgendwie hinbekommen könnte, Matt Brown auszunocken. Allerdings, also da muss schon viel zusammenkommen. Aber was ich hinaus will, ist, wenn ihr einen Zehner übrig habt und damit wirklich überhaupt nicht wisst, was er anstellen soll, könnt ihr den auf Jake Ellenberger setzen. Aber wenn ich einen Zehner auf Jake Ellenberger setze, kriege ich danach 30 Euro, habe 20 Euro Gewinn gemacht. Das lohnt sich also auch nicht wirklich. Also das ist so eine, in Anführungsstrichen, mögliche Wette, auf die man setzen könnte, ja, wenn man, wie gesagt, Geld übrig hat. Aber eigentlich, ich sehe keine Chance für Jake Ellenberger, bin ich ganz ehrlich. Also im Striking ist Matt Brown vorne. In Sachen Wrestling, okay, könnte sein, dass Ellenberger die Möglichkeit hat, Matt Brown zu besiegen. Allerdings ist dieser Größenunterschied so signifikant, dass es auch schwer wird für Jake Ellenberger, allein von der Kraft, einen Matt Brown zu Boden zu wresteln. Also ich denke, dass Matt Brown dieses Ding hier klar gewinnt. So, der Passivsportler ist auch eingetroffen und schreibt, was hat es eigentlich damit auf sich, dass die letzte Folge MMA Radio auf YouTube veröffentlicht wurde? Das kann ich euch sagen. Also ich habe mir gedacht, ich bringe die Folgen einfach wieder auf YouTube, die Podcast-Folgen, auch wenn da kein Bild dabei ist, um den einen oder anderen, der vielleicht jetzt neu hinzugestoßen ist hier auf YouTube, auch den Podcast ein klein wenig näher, oder um den Podcast ein klein wenig näher zu bringen. Natürlich weiß ich, dass du auf YouTube wenig Chancen hast mit einem Podcast, kein bewegtes Bild und so, das generiert nicht viele Klicks, das sehe ich schon selber. Aber es ist mir eigentlich egal, ob jetzt da 10 Leute sich das angucken, 30 oder 50, ist mir wurscht. Die 10, 30 oder 50, die das tun, die freuen sich darüber. Für mich ist es nur ein Klick in der App, die dazu führt oder der dazu führt, dass es dann hier auf YouTube auch landet. Und ja, das ist der Grund, warum ich den Podcast jetzt auch auf YouTube wieder veröffentliche, um einfach den Leuten zu zeigen, was es eigentlich bei MMA Radio geht, nämlich um den Podcast, die jetzt vielleicht hier nur durch diese Countdown-Shows drauf gekommen sind. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass Matt Brown für mich der klare Favorit ist. Ich glaube schon. Übrigens, die letzten beiden Kämpfe mögen auf den ersten Blick sehr, sehr deutlich oder sehr, sehr deutliche Favoriten haben mit Rose Namajunas und Matt Brown. Aber man darf einfach die Gefährlichkeit der Gegner nicht unterschätzen. Und das macht diese beiden Kämpfe so interessant für mich. Also es sind wirklich Kämpfe, die ich hochinteressant finde, weil das, was ich jetzt sage, sagen viele, dass Matt Brown der klare Favorit ist, dass Rose Namajunas die klare Favoritin ist. Und das wissen auch beide Kämpfer. Und genau das ist ganz entscheidender Punkt bei diesem Kampf dann oder bei den jeweiligen Kämpfen, dass du dich mental davon nicht einlullen lässt, dass alle dich als klaren Favoriten sehen und ja, dass du da nicht ablieferst. Denn die anderen beiden wollen natürlich allen das Gegenteil beweisen. Also Karolina Kowalczewicz, so heißt sie, und Jack Ellenberger wollen eben mich und die ganzen anderen Experten, also ich ziehe mich nicht zu den Experten, ich meine jetzt die anderen Experten, Lügen strafen und beweisen, dass sie besser sind als das, was sie oder was viele von ihnen halten. Und das macht diese Kämpfe enorm interessant. Ich liebe diese Kämpfe, in denen es einen klaren Underdog und einen klaren Favoriten gibt. Denn in MMA sind das wirklich immer die Kämpfe, die meisten Überraschungen parat halten. Meistens sind die sehr ausgeglichenen Kämpfe, die Kämpfe, die so ein bisschen langweilig sind. Und diese klarer Favorit, klarer Underdog-Kämpfe, die sind sehr, sehr spannend und sehr unterhaltsam. So. Nächste Runde im Bresso, genieße das Leben, MMA Radio Women's Bantamweight Fantasy Turnier, das erste dieser Art. Ich habe zwei Zettel gezogen, die nächsten zwei Damen, die sich hier einmuscheln, sagt man, glaube ich. Ich weiß schon, wer es ist. Motherfucker! Ronda Rousey! Ronda Rousey greift ins Turnier ein. Und ich habe diesen Zettel noch nicht aufgemacht, aber Holly Holm ist ja auch noch dabei. Und ich sag mal so, Holly Holm ist das Kryptonit für Ronda Rousey, aber es ist Juliana Peña. Auch sehr interessant. Ich zeig's nochmal, weil Juliana Peña ja nicht die hässlichste ist und der Ventilator sorgt dafür, dass Juliana Peña so ein bisschen wackelt. Ronda Rousey gegen Juliana Peña. Aus meiner Sicht ein hochinteressanter Kampf. Peña ist eine Drecksau. Ist eine richtige Drecksau, die kein Problem damit hat, in Brawl mit Ronda Rousey im Oktagon auszutragen. Aber genau das würde ihr zum Verhängnis werden, denn Ronda Rousey ist zu clever. Sie würde entweder Peña vielleicht sogar ausnocken, könnte ich mir vorstellen, aber Peña ist tough. Ich glaube, nach der Niederlage gegen Holly Holm würde Ronda Rousey mehr auf ihr Judo setzen, würde einen schönen Sweep, nennt man das, glaube ich, im Englischen, zeigen und dafür sorgen, dass die gute Juliana Peña am Boden landet und dann ist Ronda Rousey zu gut für Juliana Peña und würde Juliana Peña submitten. Das wäre mein Tipp, wenn es diesen Kampf geben würde. Juliana Peña gegen Ronda Rousey. Aber wie gesagt, Peña hat natürlich die Qualität, sich über einen längeren Zeitraum durch eine sehr taffe Art Kämpfe zu holen. So, der Peridak schreibt jetzt, redest du jetzt eigentlich regelmäßig mit Jojo? Der gefällt mir gut als dein Gesprächspartner. Also es ist so, hey, wie lange geht dein Live-Podcast? Fragt auch noch jemand, das kann ich ganz kurz beantworten. Also ich werde jetzt die Card durchgehen. Irgendwann werde ich natürlich Kämpfe auslassen, die ich nicht so interessant finde oder wenn Kämpfer dabei sind, über die ich nicht allzu viel erzählen kann. Und danach liegt so ein bisschen an euch, denn wenn hier im Chat was passiert, sende ich weiter, sprich, wenn irgendwelche Themenvorschläge oder Fragen reinkommen oder so. Nicht, dass ich der Mega-Experte bin und jetzt jede Frage beantworten kann, aber man kann sich ja den Ball immer wieder so hin und her spielen. Dementsprechend kann ich jetzt noch nicht sagen, wie lange das geht. Idealerweise bis um 1, denn dann beginnen die Prelims, das kann ich vielleicht auch mal kurz sagen. Also die Early Prelims beginnen um 1 Uhr. Ab 2 Uhr geht's dann weiter mit den normalen Prelims und ab 4 Uhr geht's dann mit dem Pay-Per-View los. Auf Run Fighting geht's wahrscheinlich nicht um 4 Uhr mit dem Pay-Per-View los. Das ist von daher, das ist Quatsch. Nur für alle, die irgendwie einen illegalen Stream haben, für die geht's um 4 Uhr los. Für alle anderen heißt es dann wieder warten bis morgen Mittag, bis bei Run Fighting dann wieder alles funktioniert. So, idealerweise bis um 1. Allerdings, ich gehe mal davon aus, bis um 10:30 vielleicht oder so, werden wir sehen. Jetzt zur Frage von Perilax, der gefragt hat, ob ich jetzt regelmäßig mit Jojo rede. Also meine Vorstellung ist es wirklich so, die Gesprächspartner abzuwechseln. Das war für mich das Wichtigste jetzt bei dieser Wiederauflage von MMA Radio, denn mich hat das ein bisschen gelangweilt, immer wieder mit den gleichen Leuten zu reden, die immer wieder die gleiche Meinung haben. Ich bin in Sachen MMA etwas extremer. Ja? Also es gibt keinen Tag, an dem ich nicht MMA konsumiere. Es ist, oder UFC, im speziellen UFC. Ich meine, ich gucke mir natürlich auch Invicta an, ich gucke mir ganz selten Bellator an, ich gucke mir die ganzen Fight Pass Vögel an, die da am Start sind und so. Das gucke ich mir alles an. Dazu kommt, dass ich eigentlich keine Minute habe, in der ich nicht auf Twitter oder auf irgendwelchen Webseiten lese, was momentan in der UFC so passiert. Sprich, es ist ein sehr, sehr großer Bestandteil meines Lebens und ich habe jede Woche ein neues Gesprächsthema, über das ich gerne sprechen möchte, und viele meiner Gesprächspartner sind nicht ganz so krass drauf. Sprich, die brauchen dann vielleicht so ein bisschen, bis irgendwie ein Thema bei denen durchdringt oder bis sie sich eine Meinung dazu bilden. Aber was hilft das Ganze zu überbrücken, ist, wenn du deine Gesprächspartner durchwechselst. Ihr werdet es gemerkt haben, mit Jojo habe ich jetzt noch über Brock Lesnar und seinen positiven Dopingtest gesprochen. Wenn ich immer mit demselben Gesprächspartner reden würde, würde ich einmal über dieses Dopingthema reden, beim nächsten Mal würden wir nicht mehr darüber reden. Dabei gab es eine Entwicklung und man kann schon wieder neue Diskussionspunkte finden. Aber das erleichtert es, oder abwechselnde Gesprächspartner erleichtern es mir, immer mal auch auf Themen zu sprechen zu kommen, die eigentlich schon zurückliegen, aber immer natürlich noch relevant sind für viele. Denn bei mir dreht sich das Rad enorm schnell. Jeden Tag passiert irgendwas in der UFC. Für viele andere dreht sich das Rad nicht ganz so schnell, weil sie nur die wichtigen Sachen verfolgen, weil sie halt einfach auch andere Interessen haben, muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Also, auf was ich jetzt hinaus will, ist, ich werde auch weiterhin mit Jojo sprechen, gar keine Frage. Ich finde ihn auch hervorragend als Gesprächspartner. Nächsten Donnerstag ist der Peter wieder mit dabei. Ich versuche dann übernächsten Donnerstag wieder mit André Peschke eine Sendung zu machen. Dann gibt's eine Pause, dann bin ich im Urlaub. Es gibt aber, das kann ich schon sagen, eine Countdown-Show zu UFC 202 auf YouTube. Und nach UFC 202 weiß ich noch nicht, mit wem ich spreche, um ehrlich zu sein. Aber es wird halt einfach ein Wechsel geben, immer mal wieder. So, dann hat hier noch mein Lieblings-YouTube-Name was gepostet. Ich sage jetzt einfach nur noch ASD dazu. Ricky, habt ihr schon bei der Fight Night letzte Woche auf Twitter geschrieben, wenn du einen HD-Stream brauchst, melde dich. Würde eigentlich auch Run Fighting bestellen, aber keinen Bock. Ach so, okay, ja. Das ist ein kleiner Hinweis auf mögliche Umwege, UFC 202, 201 und andere Geschichten sehen zu können. Arthur fragt, was findest du an Run Fighting schlecht? Also ich habe das Problem, dass wenn ich Run Fighting benutze, die App benutze, live gucke, dass es häufig mal ruckelt. Ich dachte zunächst, es liegt an meinem iPad. Ich muss aber dazu sagen, alle anderen Streaming-Dienste funktionieren problemlos. Als ich das Problem dann kundgetan habe auf Twitter, gab es innerhalb von kürzester Zeit Meldungen dazu von anderen Usern, die genau das gleiche Problem haben. Und was ich immer wieder sage, ich habe nicht das Problem, dass Run Fighting nicht hervorragend läuft. Ich komme gleich noch zu weiteren Problemen übrigens. Das Problem ist für mich, dass die, wenn es irgendwie Probleme gibt, dass mehr oder weniger totschweigen. Also wenn du auf Twitter schreibst, hey, super, wie euer Stream läuft, UFC 200 ist das geilste Event ever, kriegst du ein Like, unter Umständen sogar ein Retweet. Wenn ich aber schreibe, hey Leute, was soll der Scheiß, ich zahle ja 15 Euro und mein Stream läuft nicht, kommt von Run Fighting 0,0. Und das geht gar nicht. Also ich verstehe, dass wenn du so ein Ding an den Start bringst, dass du einfach vielleicht so ein paar Kinderkrankheiten hast, die du ausmerzen musst. Aber in der heutigen Zeit, ja, gehe ich davon aus, dass es genügend Entwicklerbuden gibt, die dir eine App zusammenzimmern, die einen einwandfreien Streamingdienst an den Start bringen. Und Run Fighting hat sogar das Glück, dass die noch nicht mal richtig live streamen, sondern immer so 30 Sekunden Versatz haben. Das wird euch auffallen, wenn ihr einfach parallel Twitter verfolgt. Die Ergebnisse, die zum Beispiel, wenn es eine Punktrichterentscheidung gibt, die laufen durch Twitter schon, bevor sie auf Run Fighting zu sehen sind. Also Run Fighting ist immer so 30 bis 40 Sekunden hinter dem, sag ich mal, US-Original. Also eigentlich könnten die sogar noch den Stream ein bisschen vorpuffern lassen und hätten dann nicht das Problem, dass vielleicht zu viele Daten irgendwie bei denen gerade abgerufen wird und das sorgt dann dafür, dass es ruckelt. Aber selbst das, ich meine ganz ehrlich, UFC auf Run Fighting, das werden keine Tausende von Abonnenten oder Pay-Per-View-Kunden bestellen. Ja, das wird eine überschaubare Menge sein. Also ich glaube, dass viel mehr Menschen zeitgleich Netflix, Watchever oder sogar RTL Now oder so benutzen als Run Fighting. Und die kriegen das halt einfach nicht hin und schweigen das mehr oder weniger tot, reagieren darauf nicht, vor allen Dingen nicht angemessen. Und ich meine damit nicht, dass ich mein Geld wieder bekomme, sondern ich möchte hier eine Meldung hören von irgendjemandem, der sagt, wir verbessern das, das Problem ist uns bekannt. Denn das, was sie jetzt machen, ist, sie lassen ihre Kunden zurück. Der Kunde sucht bei sich nach dem Problem, ja, obwohl der gar nichts dafür kann. Denn es kann halt einfach nicht sein, dass alle das gleiche Problem haben mit dem Ruckeln oder ein paar Leute das Problem haben mit dem Ruckeln des Streams, obwohl sie hier irgendwie eine Bomben-Internetleitung haben. Und Run Fighting schweigt das halt einfach tot. Das ist mein Problem mit Run Fighting. So, danke Perilex. Perilax. Ich bin weiterhin am Start. Ich versuche mich mehr oder weniger so ein bisschen einzuleveln, ja. Also mir macht das sehr, sehr viel Spaß mit diesen Countdown-Shows und auch mit diesen Instant-Reactions am Sonntag nach einem UFC-Event. Die Podcasts, die MMA-Radio-Podcasts, das ist für mich mit die geilste Art zu podcasten ever. Und ich mache das ganze Podcast-Ding jetzt seit 5 Jahren. Und ich bin natürlich immer so ein bisschen auf der Suche nach jemandem, der ähnlich viel UFC konsumiert wie ich. Und bin natürlich bei André Peschke und auch beim Jojo fündig geworden. Und das sind zwei absolute Top-Leute, was regelmäßiges UFC-Gucken angeht. Der Peter ist einfach ein großer Fan. Und es gefällt mir auch, mit einem normalen großen Fan ab und zu mal darüber zu reden, der vielleicht ab und zu mal auf Twitter guckt, sich die Maincards anguckt. Das ist eine andere Sichtweise auf die Dinge, ja. Also man merkt das oft, wenn man wirklich diese ganzen MMA-Journalisten aus den USA auf Twitter folgt oder Podcasts von denen hört, das ist alles in einer Bubble drinne und ja, mir gefällt das, wenn dann mal von außen jemand mit reinkommt, der zwar die UFC gerne sieht, aber ein klein wenig mehr Abstand hat zu dem Ganzen und das mehr oder weniger so als ja Zeitvertreib am Wochenende oder am Sonntagmorgen sieht. So, der Passivsportler schreibt, könntest du einen MMA-Newbie das Rundensystem erklären? Das Rundensystem. Er meint jetzt, denke ich mal, das Punktesystem. Wie Punkte vergeben werden, oder? Also da muss ich der Passivsportler hier nochmal nachlegen, ob er jetzt meint, was er jetzt genau meint. Punktevergabe oder, ja, also da lässt die Frage dann noch eine weitere Frage für mich offen. So, der Arthur schreibt noch, bei UFC 194 war der Stream sehr schlecht. Dafür hat man einen Freicode für UFC 1 bekommen. Oder wahrscheinlich meinst du für UFC 195. Genau, das schreibt er jetzt auch. Ja, ja, also um was es mir geht, und um das nochmal klarzustellen, es ist nicht alles scheiße. In der Regel kann ich am Sonntagnachmittag einen fast perfekten Stream gucken. Allerdings auch hier mit Einschränkungen. Der Stream beginnt bei Run Fighting oft nicht am Anfang des eigentlichen Events, sondern der cuttet halt irgendwann rein, wenn Mike Goldberg irgendwelche Sponsoren oder so vorliest. Da fängt es für mich schon an. Nicht, dass ich jetzt wahnsinnig geil drauf bin, immer am Anfang irgendwie diese Kämpfer noch reden zu hören oder so. Aber ja, es ist halt für mich eine schlechte Präsentation des Produktes. Ja, ich möchte halt einfach, ein Pay-Per-View geht mit dem Sufa-Logo los oder bald nicht mehr und endet mit dem Sufa-Logo. Und bei Run Fighting kommt irgendwie ein Standbild, dann hörst du Oliver Kopp und irgendeine andere Pfeife miteinander reden, dann auf einmal Cut, Mike Goldberg schreibt dich an, das ist einfach scheiße. Ja, sowas meine ich. Und natürlich so wie letzte Woche, dass ich UFC und Fox 20 gucke oder gucken möchte und dann ruckelt die ganze Zeit das Bild. Das kann halt einfach nicht sein. Das lasse ich mir nicht bieten. Nicht nachts um 4 von Samstag auf Sonntag, wo vielleicht noch 30 andere Leute gucken. Das kann nicht sein. Also ich möchte nicht sagen, dass alles scheiße läuft, aber für 15, 16 Euro oder was weiß ich, was man da jetzt zahlt, erwarte ich, dass es überhaupt keine Probleme gibt. Punkt. So, der Chris fragt, wo guckst du denn jetzt in Zukunft Pay-Per-Views? Ich denke mal, er fragt mich. Also ich gucke heute, das kann ich euch schon sagen, definitiv nochmal über Run Fighting. Ich werde auch ganz normal buchen. Aber wenn es wieder Probleme gibt, war es das. Dann suche ich mir was anderes. Und dann melde ich mich beim ASD. So, Florian, Punktevergabe wäre cool. Bin da auch Noob. Also, Punktevergabe ist so eine Sache. Denn ich glaube, man kann das schon richtig erklären, wie man Punkte vergibt in der UFC oder bei MMA. Allerdings haben wir das Problem, dass die Punktrichter häufig aus dem Boxen kommen und keine Ahnung haben, was am Boden so stattfindet. Ja, also es gab mal von Joe Rogan eine Geschichte, da hat ihn ein Punktrichter gefragt, was das jetzt gerade war, was der Kämpfer da am Boden gemacht hat, und da hat sich irgendwie um einen Guillotine-Choke oder so gehandelt. Also das sollte natürlich so ein Punktrichter schon erkennen. Wenn ich Kämpfe für mich bewerte, dann achte ich natürlich darauf, wie viel Takedowns kann einer setzen, kann einer Takedowns von einem guten Wrestler verhindern, natürlich ganz klar, wer mehr Strikes landet und den Kampf bestimmt, der hat gleich mal einen Vorteil und kriegt bei mir mehr Punkte oder kriegt eher die Runde für sich, so muss man sagen. Auf was achte ich dann? Natürlich Submission-Versuche, auch das ist für mich wichtig. Wie setzt einer Submissions an? Wie verteidigt jemand Submissions? Man sagt ja immer so, Octagon Control ist ein Punkt oder sollte man in die Bewertung einer Runde mit einfließen lassen. Sprich, wenn einer in der Mitte steht, den Kämpfer Richtung Käfig drückt, sage ich jetzt mal, und einfach den Kampf so ein bisschen mehr forciert, dann muss er eigentlich diese Runde gewinnen. Ja, allerdings gibt es Kämpfer wie zum Beispiel eine Valentina Shevchenko, die sehr, sehr gut aus der Defensive herauskämpfen und zwar einen Schritt zurück machen oder stehen bleiben, aber Holly Holm kommt, so war es letzte Woche, nach vorne. Sprich, eigentlich sieht es so aus, als ob Holly Holm nach vorne kommt, den Kampf kontrolliert oder zumindest dirigiert, aber Valentina Shevchenko ist dann so gut mit ihren defensiven Strikes, dass sie die Runde dann so wieder für sich holt. Sprich, ich werte dann nochmal gutes Striking höher als Octagon Control, ja, oder ein Takedown in gewissen Momenten ist höher zu werten als ein Takedown, in den einer einfach so rein stolpert, ja, weil der gegnerische Kämpfer müde ist oder irgendwas. Also ich unterscheide da nochmal sehr von der Qualität des Takedowns. Wenn eine Submission versucht und die ist unsauber, man sieht es ab und zu in Kämpfen, dass jemand den Rücken des Gegners hat, ja, und dann in Rear Naked Choke, und das ist eigentlich spektakulär, dass in der höchsten MMA-Organisation manche Kämpfer Rear Naked Chokes immer noch mit dem Ellbogen ansetzen. Also sprich, dass die so in den Gegner reingehen und nicht, wie es eigentlich sein sollte, nämlich hier. Und sowas werte ich natürlich dann auch nochmal unterschiedlich, ja. Also es ist bisweilen komplex, aber man kann sich so ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlassen. Einfach angucken, was da so passiert, und Joe Rogan, wenn er kommentiert, hilft er dann auch so auf dem Boden, gerade was Jiu-Jitsu angeht, immer noch so ein bisschen aus mit verschiedenen Tipps, und dann bekommt man schon ein Gefühl dafür. Also so würde ich das Ganze werten. Es gibt halt leider Gottes in der UFC nicht diese Möglichkeit zu sagen, 5 Takedowns sind 50 Punkte oder so. Ja, das gab es auch mal die Überlegung, ob man das so machen kann, oder ein Submission-Versuch ist so und so zu werten. Das kann schwer sagen. Also Dominanz, Art und Weise, wie die Kämpfer zu Werke gehen, und Qualität der Offensivaktion, das ist so das, was ich bewerte, wenn ich bewerte. So. Punktevergabe, okay. Ihr würdet mich auch super finden. Guckt das immer auf BT Sport. Also wenn euch das nicht ausführlich genug ist, schreibt das ruhig in den Chat, dann versuche ich das noch ein bisschen weiter auszuführen. Okay, Arthur fragt, ob ich finde, dass Tyron Woodley diesen Kampf verdient hat. Das ist natürlich schwierig so zu sagen. Also, ich meine, Dana White hat zu ihm gesagt, er kriegt diesen Kampf. Und wenn man jetzt so guckt, wen er besiegt hat, kann man, denke ich mal, schon sagen, ja, okay, es fehlt irgendwie noch so ein Johnny Hendricks fehlt halt noch. Das muss ich sagen. Also, wenn er jetzt gegen Johnny Hendricks gekämpft hätte und diesen Kampf gewonnen hätte, würde ich sagen, er hat sich diesen Kampf verdient. So kann man natürlich sagen, er hat gegen Koscheck gewonnen, aber Josh Koscheck, ja, da sind halt die besten Tage auch schon wirklich lange her. Gegen Carlos Condit hat er die erste Runde dominiert, dann hat sich Condit verletzt und hat so den Kampf gewonnen. Gegen Dong-Yeon Kim, ja, da ist der Gegner zu schwach gewesen, um das Ganze jetzt wirklich als großen Sieg abfeiern zu können. Gegen Calvin Gastelum kann man sogar sagen, dass Gastelum ganz gut in den Kampf gekommen ist und dann irgendwie den Kampf abgeben musste, weil dann Woodley sich auch cleverer angestellt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es fehlt so dieser letzte entscheidende Sieg, der ihn jetzt auf diesen Nummer 1 Herausforderer Posten heben würde. Das sehe ich auch so, dass das irgendwie fehlt und verdient. Ich möchte es so nicht sagen, dass er sich nicht verdient hat, um den Titel zu kämpfen. Er hat gute Leute besiegt, aber ja, wenn man jetzt halt so einen Wonderboy Thompson sieht, wie der die Gegner weghaut, ja, dann ist er mit Sicherheit eher derjenige, der um den Titel kämpfen sollte. Und Rory McDonald, die Niederlage gegen Rory McDonald von Tyron Woodley war auch so deutlich, dass man sagen kann, dass er eigentlich nichts in den Top 3 verloren hat oder in den Top 4 von mir aus. Also von daher, ich gebe dir schon recht, dass Tyron Woodley, und ich denke mal, darauf spielst du so ein bisschen an, ein bisschen glücklich in diesen Titelkampf gerutscht ist. Aber er hat dennoch die Fähigkeiten, den Titel zu gewinnen. Das ist halt MMA, ganz einfach. Florian fragt noch, ob es eine Maximalzahl gibt. Richtig, also bei der Punktevergabe der jeweiligen Runde. Es gibt immer, also 10-Point-Must-System ist es. Also das heißt, ein Kämpfer, der die Runde für sich entscheidet, bekommt immer 10 Punkte. Derjenige, der die Runde für sich entscheidet, bekommt immer 10 Punkte. Es gibt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, es war so ausgeglichen, dass beide Kämpfer 10 Punkte bekommen. Passiert aber äußerst selten, manchmal zu selten, denn es gibt so Runden, die wirklich enorm ausgeglichen sind. Und es ist immer schwer, dann das dann wirklich an Kleinigkeiten festzumachen, warum Kämpfer A oder Kämpfer B die Runde gewinnt. Wenn du die Runde für dich entschieden hast, ist es immer 10-9. Dann muss man ein bisschen vorsichtig sein. Im Boxen ist es so, sobald einer zu Boden geht, ist es dann eine 10-8 Runde, geht er 2-3 Mal zu Boden, eine 10-7 Runde. In Kickboxen ist es sogar so, jedes Mal, wenn du zu Boden gehst, verlierst du praktisch einen weiteren Punkt. In der UFC ist es eher so, dass man sagt, selbst sehr dominant geführte Runden mit Knockdown und so werden von Punktrichtern oft noch mit 10-9 für den Kämpfer, der halt einfach dominanter war, gewertet. Was eigentlich falsch ist, denn ich finde, wenn du jemanden zu Boden schlägst, wenn du jemanden am Boden halten kannst, wenn du häufig Submissions ansetzen kannst, wenn dein Gegner einfach über 5 Minuten keine Möglichkeit findet, vom Boden wieder aufzustehen, muss man das eigentlich mit 10-8 werten. Also sprich, den unterlegenen Kämpfer noch mehr bestrafen, in Anführungsstrichen. Also ich bin da immer ein bisschen entrüstet darüber, dass es so wenig 10-8 Runden gibt. Man macht das mit Sicherheit auch, um die Kämpfe ein bisschen spannender zu halten, denn ich meine, wenn du die erste Runde mit 10-8 gewinnst, kannst du den Kampf fast nicht mehr verlieren. Also selbst wenn dein Gegner dann beide Runden danach gewinnt, ist es noch ein Unentschieden. Der Gegner müsste halt dann auch eine 10-8 Runde landen. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr schwer. Ich verstehe, warum die Punktrichter das dann nicht machen, aber ich finde es blöd. Also eigentlich sollte man einen sehr dominanten Kämpfer mit einer 10-8 Runde belohnen, ganz klar. Passivsportler schreibt noch, kann man sich das vorstellen wie beim Boxen? Wie gesagt, beim Boxen ist ein Knockdown höher zu werten als, oder wird höher gewertet als bei MMA. Also, wenn du zu Boden geschlagen wirst, da muss schon einiges danach folgen und der Referee muss kurz davor sein, den Kampf abzubrechen, um dem Gegner eine 10-8 zu geben. Aber man kann es auch wiederum nicht so festmachen. Es gibt manchmal wirklich so dominante Runden, die dann nur mit 10-9 gewertet werden, dass man sich fragt, ja, was musst du eigentlich machen, um eine 10-8 Runde zu bekommen? Also der Vergleich zum Boxen hinkt deshalb, weil du viel mehr machen musst oder ja viel dominanter sein musst, um dir eine 10-8 zu holen. Im Boxen ist das ein bisschen leichter und wie gesagt, dieses 10-Point-Must-System, das man aus dem Boxen übernommen hat, ist vielleicht auch nicht das ideale System, um MMA-Kämpfe zu werten, weil halt einfach so viele Faktoren mit reinspielen. Jiu-Jitsu, Wrestling, Kickboxen, Muay Thai, Boxen. Es sind einfach so viele unterschiedliche Spielplätze, die man eigentlich dann auch separat für sich nochmal bewerten muss. Also es ist ein bisschen komplex, ja. Okay, Arthur schreibt noch, dass er natürlich den Kampf zwischen Dan Henderson und Michael Bisping noch als sehr krasses Gegenbeispiel dafür findet, dass ein Kämpfer sich einen Titelkampf nicht verdient hat. Das sehe ich genauso. Hier geht es einfach nur um die Kohle. Ja, es ist halt ein großes Rematch, UFC 100, könnt ihr euch mal angucken. Da hat halt Dan Henderson Michael Bisping besiegt und Bisping möchte jetzt die Niederlage nochmal ausmerzen und sieht natürlich auch eine gute Möglichkeit, seinen Titel zu verteidigen gegen Dan Henderson. Denn alle anderen Gegner, die da auf ihn warten würden, sei es jetzt Luke Rockhold, Chris Weidman, Jacare, sind, glaube ich, zu stark für Michael Bisping. Und Michael Bisping ist nicht blöd, er weiß genau, dieser Kampf wird pay-per-view-technisch ein Erfolg werden. Wenn der Kampf in Manchester stattfindet, wird es ein Erfolg sein. Und er hat eine gute Möglichkeit, Dan Henderson zu besiegen. Aber Dan Henderson hat halt immer die Power, dich wiederum auch zu besiegen. Aber ich gebe dir natürlich recht. Also ich finde es lächerlich, dass die beide aufeinandertreffen. Chris schreibt, ich glaube, es gibt zu wenig 10-8 Runden, weil es sonst einige Draws geben würde. Ja, aber so kann man natürlich nicht rangehen. Also du kannst, ich habe ja auch gerade gesagt, ich glaube schon, dass manche Punktrichter sagen, ja, wenn ich jetzt hier eine 10-8 gebe, dann ist der Kampf ja mehr oder weniger schon entschieden und hin und her. Aber ich meine, wenn jemand eine 10-8 Runde hinlegt, ja, wenn einer klar dominiert, dann ist es halt eine 10-8 Runde. So ist es halt einfach. Und man kann jetzt nicht mit der Denkweise rangehen, wenn ich jetzt in der ersten Runde zum Beispiel eine 10-8 gebe, ist der Kampf eigentlich entweder ein Draw oder der Kämpfer hat den Kampf fast schon gewonnen, weil er muss ja nur noch eine Runde für sich entscheiden. Es ist, ich finde, wenn du eine 10-8 Runde hinlegst, wenn du einen Gegner extrem dominierst, musst du auch mit so einer Runde belohnt werden. Team UFC schreibt, könntest du mir den Link schicken, hier geht's wieder um irgendwelche halblegalen Streams. Mipa, kannst du den Unterschied zwischen Muay Thai und Kickboxen erklären? Ja, Muay Thai, es gibt auch nochmal bei Muay Thai nochmal große Unterschiede. Aber Muay Thai setzt zum Beispiel sehr auf Knie, auf Clinches. Und beim Kickboxen ist es halt so, also wenn man sich Kickboxen anguckt, wirkt es auf mich manchmal ein bisschen technischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade wenn man sich Glory auf dem Fight Pass anguckt, es ist schwierig zu sagen. Also das ist für mich wirkt es ein bisschen hölzerner und technischer, ja, wenn man das so ein bisschen verstehen kann. Und Muay Thai ist ein bisschen wilder, setzt wie gesagt deutlich mehr auf Clinches. Also bei Muay Thai ist es so, dass ein Clinch, ja, wenn du deinen Gegner clincht und dann da irgendwelche Aktionen zeigst, eine sehr hohe Punktewertung bekommt. Und das ist beim Kickboxen nicht so. Also Kickboxen setzt natürlich auf Strikes, auf deine Füße. Das sind die Dinger, auf die bei Kickboxen Wert gelegt wird. Und natürlich ist das auch beim Muay Thai so, aber da kommt nochmal dieser Clinch dazu, der enorm viel ausmacht bei Muay Thai. Und es gibt wirklich Kämpfer, die so gute Clinches haben. Alistair Overeem ist so, denke ich mal, in der UFC einer der bekanntesten. Dass die wirklich mit ihrer Fähigkeit gut zu clinchen einen Kampf nach den anderen in der Sportart Muay Thai für sich entschieden haben. Ja, es ist schon ähnlich. Also Muay Thai, um das nochmal zu sagen, und Kickboxen ist schon ähnlich, ist natürlich nicht das Gleiche. Es gibt eine Dokumentation auf YouTube, ich glaube von John Wayne Parr, da wird das so ein bisschen erklärt, müsst ihr mal suchen. Also ich weiß nicht mehr, wie die Dokumentation heißt, es gibt auch einige John Wayne Parr Dokumentationen, aber es gibt eine, und ich kann sie jetzt halt nicht gerade raussuchen, da wird das sehr, sehr schön erklärt, was der Unterschied zwischen einem Kickboxer und einem Muay Thai-Kämpfer ist. Warum zum Beispiel ein Amerikaner nach Thailand geht, um Kickboxen zu lernen, um Muay Thai zu lernen und nicht Kickboxen. Also es gibt schon einige Unterschiede, ich denke mal, am besten lässt man sich das von einem absoluten Profi erklären, der dann nochmal eher ins Detail gehen kann. Also Arthur fragt, ob ich davon ausgehe, dass GSP vielleicht gegen Lawler zurückkehren könnte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass GSP nicht zurückkehren wird. Ich weiß, er hat angekündigt, dass er wieder soweit ist und zurückkommen möchte. Aber ich glaube, dass GSP die Gunst der Stunde genutzt hat. Er hat gesehen, Bisping ist Champion. Bisping kann ich besiegen. und hat dann gedacht, wenn ich jetzt sage, ich möchte zurückkommen, wird die UFC sofort hier schreien und sagen, okay, machen wir. Ich glaube, dass GSP nicht zurückkommt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, er wird nicht mehr kämpfen. Und warum auch? Ich meine, ich glaube, wenn er gegen Lawler jetzt zurückkommen würde, ja, wir gehen davon aus, Lawler gewinnt heute gegen Woodley und der nächste Kampf wäre dann GSP gegen Robbie Lawler um den Titel. Glaube ich, dass Lawler GSP besiegen würde. Ganz ehrlich, weil man hat ja schon gemerkt, dass GSP so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war nach seiner letzten schweren Verletzung. Also er hat, glaube ich, so viele, also gegen Condit und gegen Hendrick so viele Schläge einstecken müssen wie in der ganzen Zeit zuvor nicht. Also wenn er schlau ist, lässt er sich auf so einen Scheiß nicht ein. Andererseits, er ist halt ein MMA-Kämpfer und ihr wisst ja alle, wie das so ist. So richtig können die Jungs sich nie vom Sport loseisen. Sie brauchen immer diesen Adrenalinkick, sie brauchen dieses Zujubeln der Fans. Vielleicht lässt sich auch ein GSP davon beeindrucken und kommt zurück. Ich persönlich würde ihm aber also nicht raten, zurückzukommen. Vor allen Dingen nicht gegen einen Lawler oder gegen einen Wonderboy Stephen Thompson. Ich glaube, dass die zu stark sind für GSP, gerade für so einen Comeback-Kampf. Aber er ist dennoch einer der besten Kämpfer, die es je in der UFC gab, gar keine Frage. Und wenn er zurückkommt und den Titel wieder gewinnt, dann kann man, denke ich mal, genügend Argumente dafür finden, dass er sogar der beste Kämpfer aller Zeiten ist. Ja, gerade mit Hinblick auf dem, was jetzt gerade mit John Jones passiert. Also, ja, aber ich glaube nicht, dass GSP jetzt in nächster Zeit gegen Lawler kämpfen wird. Weiß ich nicht. Kann natürlich auch falsch liegen, ist schwer zu sagen. Aber den Bisping-Kampf, wenn die UFC das gewollt hätte, das hätte man mit Sicherheit hinbekommen. Aber ich glaube, dass Bisping keinen Bock drauf hatte. Florian schreibt, Peter Sobota hat bei einem Seminar mal ein bisschen von den Gyms in Thailand erzählt. Da kommst du immer mit einer Staph-Infection heim. Ja gut, diese Staph-Infections, die kannst du dir wirklich relativ schnell holen, so wie ich das mitbekomme, wenn du halt viel Jiu-Jitsu und so trainierst, Wrestling trainierst und die Matten sind nicht hundertprozentig sauber und du ja trainierst da mit einer Wunde und zack, hast du dir eine Infektion eingefangen. Wahrscheinlich ist es in Thailand, oder könnt ihr mir vorstellen, dass es in Thailand nochmal ein größeres Problem ist, aber die Probleme hast du definitiv auch in den USA. Googelt mal Kevin Randleman Staph Infection. Könnt ihr mal nebenbei machen, dann seht ihr mal eine Staph Infection. Der hat wirklich legit ein Loch in seinem Arm. Das ist übel. Arthur schreibt, wieso sagst du immer wieder, dass Bisping schwach ist? Ich finde, sein Striking ist sehr gut. Nee, also Bisping ist nicht schwach. Er ist Weltmeister, er ist World Champion. Also schwach ist er absolut nicht. Aber im Vergleich zu denen, die hinter ihm stehen, gerade die drei, Whiteman, Rockhold und Jacare, würde ich sagen, ist er der Schwächste von diesen Vieren. So, natürlich, er hat Rockhold besiegt und deswegen ist er aktuell vor Rockhold zu werten. Sehe ich schon ähnlich wie du, aber wir haben gesehen, wie so ein Kampf zwischen Bisping und Rockhold eigentlich aussehen würde, als sie das erste Mal gegeneinander gekämpft haben. Und Bisping hat ein gutes Striking. Ihm fehlt so ein bisschen die Power. Er hat vor allen Dingen sehr, sehr gutes Kickboxen. Das zeigt er in den letzten Jahren zu wenig, aber er hat ein sehr, sehr gutes Kickboxen. Das ist ein Top-Kämpfer. Also ich möchte Michael Bisping nicht schlecht reden, gar keine Frage. Aber er ist von den Top 4, Top 5, wer ist denn da dann hinter Jacare eigentlich? Da müssen wir mal nachgucken. Hier, das interessiert mich gerade die UFC-Rankings. Das ist Joel Romero, wenn man den noch mit dazu zählt. Das wäre der erste, gegen den ich Michael Bisping theoretisch eine Chance geben würde. Ja, allerdings auch nur aufgrund dessen, dass Joel Romero dazu tendiert, dann abzubauen, wenn es ein bisschen ja, später in den Runden wird. Vitor Belfort ist als auf 4 gewertet. Okay, also Bisping ist definitiv auch stärker als Vitor Belfort. Ja, aber Bisping ist kein schlechter. Passivsportler fragt mich, was für mich die Faszination MMA ausmacht. Also zum einen natürlich die Action im Octagon an sich. Ich finde es unfassbar, wie viel und wie vielfältig Kämpfer da zu Werke gehen. Also beim Boxen hast du halt, das ist relativ vorhersehbar und meistens ist es beim Boxen auch so, wenn du 2, 3 Runden gesehen hast, kannst du dir ungefähr vorstellen, in welche Richtung der Kampf geht. Und bei MMA ist es halt wirklich so, dass es so viele Spielfelder gibt, auf denen ein Kampf stattfinden kann und es kann sich alles in Sekundenschnelle verändern. Ja, also das beste Beispiel dafür ist für mich immer noch Jael Sonnen gegen Anderson Silva, der erste Kampf der beiden, wo wirklich ein Kämpfer den Gegner komplett dominiert über 4,5 Runden und dann einen Fehler macht und alles ändert sich. Und auch Bisping gegen Rockhold. Ich meine, wenn du so einen Kampf im Boxen hättest, würde, was ist so Klitschko gegen Samuel Peter, könnte man das vielleicht jetzt nennen, wobei Samuel Peter damals noch mehr Knockout-Power hatte als Bisping. Ironischerweise hat Bisping aber dann den Knockout geschafft und Peter nicht. Du hast halt immer noch dieses Quäntchen Ungewissheit dabei, weil MMA auf so vielen Ebenen stattfindet. Sprich, beim Boxen zum Beispiel kann sich der Gegner einfach mit einer guten Deckung aus der Affäre ziehen. Aber wenn du bei MMA so agieren würdest wie beim Boxen, sprich eine hohe Deckung, bist du sofort anfällig für Körpertreffer mit dem Fuß, für Takedowns, für Submission-Versuche und einfach auch ja für verschiedene andere Multis-Geschichten und so weiter und so fort, Clinches. Und du kannst dich nicht nur auf dieses eine Abschirmen des Kopfes oder das von mir ist auch noch des Oberkörpers verlassen. Es ist enorm vielfältig. Das ist für mich eigentlich, glaube ich, so der Hauptpunkt, warum ich so ein großer Fan von MMA bin. Und ich finde auch die Leistung, die diese Kämpfer erbringen, auf jeder Ebene unfassbar. Und ich kenne keine Sportart, die auf wirklich von also es ist, wenn es so ein Event geht, 6 Stunden oder 7 Stunden, und du findest wirklich von dem ersten bis zum letzten Kampf immer wieder Momente, wo du wirklich baff bist, wo einfach die Qualität so hoch ist, natürlich findest du es auch das Gegenteil, ist gar keine Frage, aber im Durchschnitt, wo die Qualität so hoch ist, dass du einfach nur begeistert bist von diesem Sport. Das ist für mich so das Ding. Wenn ich mir Boxen angucke, eine komplette Card, ich bleibe jetzt einfach immer beim Boxen, ist es halt meistens so, dass die ersten Kämpfe so todlangweilig sind und die Kämpfer nicht so gut sind, dass ich gar keinen Bock habe, mir das anzugucken. Und das gibt's in der UFC eigentlich nicht. Also selbst bei unteren Organisationen, Titan oder so, guckt man sich den ersten Kampf an, weil es immer noch spannend ist. Also die Spannung, die Qualität der Kämpfer, die Vielfalt an verschiedenen Kampfstilen, und mir fallen bestimmt noch 1000 andere Sachen ein, wenn ich länger darüber nachdenken würde. Mr. Vita Cola. Oh, das ist mir sehr sympathisch. Also wer Vita Cola mag, hat hier definitiv schon, weiß nicht, einen Schluck Katzenbeißer verdient. Gestern stand, warte mal, habe ich jetzt hier irgendwas überblättert? Ach so, genau. Thema Wien, schreibt er. Was seit circa 6 Wochen bei allen Events ein Fake-Wiegen ist. Mal mit Schuhen, mal mit Hose. Zu Beginn dachte ich, es ist von Bundesstaaten abhängig, aber seit Wochen ist das eine geregelte Sache. Ja, also ist ja ganz einfach, die Weigh-In-Regeln wurden verändert von der UFC, aus meiner Sicht zu Recht. Man kann jetzt immer am Morgen, mal ist es von 8 bis 10, mal von 9 bis 11, also ihr versteht schon, es sind immer so 2 Stunden, in denen man wiegen gehen kann und das Gewicht erreichen muss, und danach kann man wieder hydrieren. Das ist ja ganz wichtig für die Kämpfer, die verlieren ja enorm viel Wasser und müssen hydrieren. Das ist gut für die Kämpfer, denn jede Stunde, die sie mehr Zeit haben, wieder zu hydrieren, hilft ihnen danach im Kampf besser zu agieren. Und deswegen finde ich das erstmal gut. Diese Weigh-ins-Geschichte zieht die UFC natürlich aus dem Grund durch, weil zum Beispiel Reebok davon profitiert. Die Kämpfer tragen da meistens das Reebok, komplette Reebok-Gear, und dann sieht man ewig diesen Reebok-Scheiß da im Fernsehen, und das ist erstmal ein Punkt. Dann gibt's natürlich TV-Verträge mit Fox oder mit Fox Sports One und vielleicht auch mit anderen ausländischen Fernsehanstalten, die zum Beispiel diese Weigh-ins eingekauft haben, und das machen sie ja nicht von Event zu Event, sondern da gibt's dann einen Vertrag über 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, keine Ahnung. Das muss man dann auch noch einhalten. Dann, das wissen viele nicht, Weigh-ins waren, also diese öffentlichen Weigh-ins wurden früher eingeführt für Leute, die auf Kämpfe wetten wollten. Das war eine Art, ja, Pferdebeschau. Also das kennen viele vielleicht noch, die mal auf der Pferderennbahn waren. Da werden Pferde vorher einmal in so einem Kreis umhergeführt, und die Leute, die auf diese Pferde wetten können, können sich ein Bild von den Pferden machen. Und genau das Gleiche hat man auch bei diesen Open Weigh-ins früher gemacht, beim Boxen und natürlich auch bei MMA. Man konnte die Kämpfer einfach sich mal angucken und konnte sich ein Bild von denen machen und danach entscheiden, ob man auf die setzen möchte oder nicht. Daher kommt die Idee der Weigh-ins. Und ich glaube, das spielt heute auch noch so eine gewisse Rolle, dass man einfach die nochmal präsentieren will, kurz vor dem Kampf, auch nochmal so ein bisschen so einen Hype erzeugen will. Dieser Face-Off einfach nach dem Wiegen ist ja auch mal ganz wichtig. Und die Whales haben auch immer gute YouTube-Klicks. Also insgesamt ist das halt eine Marketingstrategie. Letzten Endes so wie Embedded. So muss man es sehen. Und ich finde es auch lächerlich, dass man da noch eine Waage hinstellt. Von mir aus könnte man direkt so ein Face-Off machen. Ja, die Kämpfer kommen kurz rein, ziehen sich das T-Shirt aus, wenn das einer braucht, und dann gibt es diesen Face-Off. Ich denke mal, in ein paar Jahren wird es das wahrscheinlich so nicht mehr geben, wenn die Regeln einheitlich durchgesetzt sind. Ich überlege gerade, ob es sein könnte, dass die UFC vielleicht auch sagt, okay, es gibt noch Bundesstaaten, es gibt noch Länder, in denen man nicht am Morgen wiegen kann. Und um die durchschnittlichen Zuschauer nicht zu verwirren, machen wir halt immer diese Wiegegeschichte. Aber ja, es ist, ich finde es auch ein Stück weit lächerlich. Vor allen Dingen finde ich es total albern, wenn manche Kämpfer sich wirklich bis auf den Schlüpper ausziehen. Da denke ich auch mal, was soll denn das jetzt? Geh da mit deiner Buchse drauf und von mir aus oben ohne und gut ist. Also ja, also ich verstehe schon, dass das ein bisschen blöden Anschein macht, so könnte man sagen. Team UFC. Also, hier geht's nochmal um die Streams. Arthur fragt, ob ich glaube, dass Conor McGregor jemals wieder in die Featherweight Division zurückgehen wird und da seinen Titel verteidigen wird. Also, er hat es versprochen. Ja, weiß nicht, was man darauf geben kann, aber er hat bei der Pressekonferenz mit Nate Diaz bei UFC 200 gesagt, er wird gegen Nate Diaz kämpfen. Er wird ihn besiegen, logischerweise. Das ist Conor McGregor. Er wird ihn besiegen und wird anschließend wieder in die Featherweight Division gehen, seinen Titel verteidigen und dann zum dritten Mal gegen Nate Diaz kämpfen, um dann die Trilogie perfekt zu machen. Das ist eine Ankündigung. Mit der müssen wir jetzt halt erstmal leben. Ich glaube, es hat einen ganz bestimmten Grund, warum Conor McGregor diesen Kampf gegen Nate Diaz unbedingt in der Welterweight Division bestreiten möchte, weil Conor McGregor ist nicht dumm. Wenn er diesen Kampf verliert gegen Nate Diaz, kann er immer wieder sagen, ja, es lag am Gewicht. Ja, er war halt einfach zu schwer. Beziehungsweise er muss es noch nicht mal sagen. Das machen die Journalisten und auch ein Dana White für ihn. Er sagt praktisch schon jetzt, ja, Conor McGregor ist verrückt, der will unbedingt diesen Kampf mit 170 Pfund bestreiten. Ich habe ihm gesagt, macht auch im Lightweight, weil Nate Diaz ist ja eigentlich ein Lightweight. Aber Conor besteht darauf, in der Welterweight Division das Ganze stattfinden zu lassen. Und er ist halt einfach schlau, weil er kann sowohl in die Lightweight Division als auch in die Featherweight Division gehen und sagen, ja gut, ich bin halt in der Welterweight Division angetreten und nicht im Featherweight und nicht im Lightweight. Und dass ich da verliere, ist ja klar, weil eigentlich bin ich im Featherweight. Ich glaube schon, dass er seinen Titel nochmal verteidigen will. Und er möchte, denke ich, auch nochmal in der Featherweight Division antreten. Ich glaube schon, dass er das möchte. Wenn er das nicht wollen würde, ja, ich weiß nicht, ob er es dann der UFC schon mitgeteilt hätte, aber, und ob die UFC, sollten sie von Conor McGregor schon, ja, gehört haben, er kann den Titel nicht mehr verteidigen, weil er dieses extreme Weight Cut nicht mitmachen möchte. Könnte auch sein, dass die UFC sagt, wir warten erstmal ab, denn es ist natürlich einfach auch besser, so einen Conor McGregor mit Titel präsentieren zu können. Aber ich glaube, dass er noch einmal in der Featherweight Division antreten wird. Ja, glaube ich. Und Lightweight wird dann auf längere Sicht wahrscheinlich seine Gewichtsklasse werden, um das noch zu sagen. So, dann kommt jetzt hier noch Tyron Woodley, sah gestern zum Wiegen sehr gut aus. Nochmal etwas besser als zuletzt vor 18 Monaten. Ich denke, du meinst damit jetzt körperlich, dass er halt einfach sehr muskulös aussah. Ja, absolut. Also er sah halt aus wie ein Bilderbuchathlet. Aber ich meine, es gibt bestimmt viele Kämpfer, denen das jetzt oder die das beeindrucken würde. Ich glaube aber, einen Tyron Woodley kannst du mit dem Waschbrettbauch echt nicht mehr beeindrucken. Da musst du schon, Robbie Lawler, da musst du schon mehr bringen. So, jetzt kommt noch die Pepsi Max hier mit ins Spiel. Jetzt kamen so schön viele Fragen rein, fand ich gut. Oh, hier kommt noch mal eine Frage. Arthur, denkst du, dass die Card von New York City besser wird als die von UFC 200? Also von den Ansetzungen her, insgesamt, die komplette Card, könnte ich mir vorstellen, dass UFC 200 sich besser liest. Allerdings wissen wir ja alle, dass UFC 200 jetzt nicht unbedingt das geilste Event so an sich war. Ja, also die Matchpaarungen fand ich schon gut, aber es hat nicht so richtig abgeliefert. Ich glaube, die geilste Card dieses Jahr wird 202 und ja, New York ist halt von vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel kommt Ronda Rousey zurück oder nicht, kommt Conor McGregor verletzungsfrei durch den Kampf mit Nate Diaz und kämpft dann in New York. Es sind so ein paar Faktoren, auf die man da achten muss. Man muss vielleicht auch noch ein bisschen warten. So, jetzt schreibt ja gerade einer, ja, ich weiß es, ich habe hier keine Vita-Cola. Ich bin ja darauf angewiesen, was es hier gibt. Ich sende doch aus Baden-Württemberg, da gibt es sowas nicht. So, jetzt mache ich mal schnell die nächste Runde in unserem Presso, genieß dein Leben. Women's Bantamweight Fantasy Turnier. Es sind nur noch zwei Kämpferinnen im Viertelfinale übrig. Und das ist ein Rematch, das kann ich schon spoilern hier direkt. Denn zum einen ist es natürlich Miesha Tate, die Nummer 1 Herausforderin, immer noch. Und Holly Holm müsste es sein, wenn ich richtig ausgedruckt habe. Habe ich Holly Holm und Miesha Tate, das ist die letzte Paarung im Viertelfinale. Und ich, das ist jetzt schwer. Also, wenn es letzte Woche diesen Kampf nicht gegeben hätte zwischen Holly Holm und Valentina Shevchenko, würde ich sagen, Holly Holm gewinnt ganz klar den Kampf gegen Miesha Tate. Denn Miesha Tate hat mehr oder weniger ein bisschen Glück gehabt, dass Holly Holm in der letzten Runde keine Möglichkeit fand, den Takedown zu verhindern gegen Miesha Tate. Momentan wirkt Holly Holm irgendwie geistig so ein bisschen nicht ganz bei der Sache. Ja, also irgendwie glaube ich, dass Holly Holm die Niederlage gegen, der Sieg gegen Ronda Rousey auf lange Sicht weniger geholfen hat, als das zunächst den Anschein macht. Ich glaube, dass wirklich dieser ganze Rummel, der da entstanden ist und vielleicht auch das Kaschieren einiger Probleme von Holly Holm ihr jetzt momentan das Leben schwerer macht. Denn Holly Holm war nicht so stark im Vorfeld zum Ronda Rousey Kampf, danach sowieso nicht mehr, hat sie alle beide Kämpfe verloren. Aber ich glaube, dass halt einfach der Kampf gegen Ronda Rousey auch ihr so ein bisschen, ja, die Lust genommen hat, möchte ich mal sagen, an den ein oder anderen Problemen zu arbeiten. Deswegen, allerdings muss man sagen, Miesha wurde natürlich auch wirklich, wirklich fertig gemacht von Amanda Nunes in dem Kampf. Das ist ein schwerer Kampf. Das ist echt ein schwerer Kampf, den jetzt hier zu bewerten. Miesha Tate gegen Holly Holm. Definitiv das Highlight in diesem Viertelfinale. Ich glaube aber, Holly Holm gewinnt das Ding. Also ich glaube, Holly Holm würde Miesha Tate besiegen. Ich glaube, Miesha hat sich bewiesen, dass sie Bantamweight Champion werden kann in der UFC. Und es wirkte fast so, auch im Amanda Nunes Kampf, dass sie abgeschlossen hat mit dem Thema. Weil das war nicht die alte Miesha, die wir kannten, als sie wirklich hungrig war und unbedingt diesen Titel gewinnen wollte. Und ich glaube, sie hat jetzt den Titel gewonnen einmal. Und ja, das war's. Und ich glaube auch nicht, dass sie nochmal den Titel gewinnen kann in der UFC. Holly Holm könnte ich mir vorstellen, dass sie nochmal Bantamweight Champion wird. Deswegen gehe ich hier mit Holly Holm. Valentina Shevchenko, Ronda Rousey, Holly Holm und Amanda Nunes sind im Halbfinale. Aber wir machen jetzt weiter mit UFC 201. Francisco Rivera gegen Eric Perez. Das ist einer der Kämpfer, auf die ich mich wirklich sehr, sehr freue. Eric Perez ist der Typ mit der Wrestling-Maske, mit der mexikanischen Wrestling-Maske, falls ihr euch daran erinnern könnt. Der kam in die UFC, wurde im Vorfeld ziemlich abgefeiert. Ich weiß noch, dass das wirklich in den Foren damals ein riesen Hype entstand und alle gesagt haben, oh, den müsst ihr euch angucken, der ist großartig. Und man hat schon das Gefühl, dass Eric Perez eine gewisse Qualität hat und auch unterhaltsam kämpfen kann. Aber wenn du gegen ihn, ich sag mal, ein bisschen besonnen zur Sache gehst, auf Wrestling setzt, vielleicht Takedowns versuchst, Submissions versuchst, dann hat er, glaube ich, ein paar Probleme, die er nicht so leicht überwinden kann. Also ich behaupte mal, wenn Francisco Rivera den Fehler machen würde, in diesen Kampf zu gehen und sich auf einen Striking-Contest einlassen würde, ich glaube, dann wird es schwer, diesen Kampf zu gewinnen für Francisco Rivera. Wenn er, jetzt überlege ich gerade, wie er sich am besten anstellen würde, vielleicht Und so wie in der ersten Runde gegen Uriah Faber. Ich weiß nicht, ob ihr euch in den Kampf noch erinnern könnt. Da sah er wirklich sehr, sehr gut aus, hat clever die Distanz gehalten, hat dann und wann mal einen Clinch versucht, auch mal einen Takedown versucht. Er hat sich einfach sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen. Und ich glaube, hier muss er einfach, also Francisco Rivera, clever an die Sache rangehen und sich bloß nicht von Eric Perez in so einen Brawl verwickeln lassen, sage ich jetzt mal. Interessanter Kampf, der wie gesagt sehr unterhaltsam sein könnte. Also mal abwarten. Francisco Rivera ist einer, wenn bei ihm der Schalter umgelegt wird, ja, wenn es wirklich Klick macht und er sagt, nee, fuck it, wir tragen das jetzt hier im Oktagon aus, auf Teufel komm raus. Bestes Beispiel ist der John Lineker-Kampf. Dann geht ja auch so ein Brawl nicht aus dem Weg. Aber ich glaube, dass er da den Kürzeren ziehen würde gegen Eric Perez. Wir Zuschauer, wir Fans würden auf jeden Fall gewinnen, weil es wäre, glaube ich, dann ein fantastischer Kampf. Also der Kampf hat das Potenzial, großartig unterhaltsam zu werden. Es könnte aber auch sein, dass Rivera, wie gesagt, das Ganze ein bisschen besonnener angeht, möchte ich mal sagen, und sich so eine Decision holen kann oder eine Submission, unter Umständen vielleicht sogar ein Knockout. Er hat die Möglichkeiten eigentlich auf allen Spielfeldern, die ich ja vorhin angesprochen habe, diesen Kampf für sich zu entscheiden. Ich gucke gerade mal bei BeWin, wer der Favorit ist in diesem Kampf. Es ist Eric Perez. Okay, das liegt mit Sicherheit daran, dass Rivera die letzten beiden Kämpfe verloren hat, gar keine Frage. Aber Eric Perez hat natürlich jetzt auch eine Weile nicht mehr gekämpft, seit November, davor gegen Caraway verloren. Okay, also das wundert mich jetzt so ein bisschen, dass BeWin Perez vorne hatte. Ich würde sagen, Rivera hat ja ganz gute Chancen, diesen Kampf zu gewinnen. Also er hat natürlich nur eine 2.3er-Quote. Ich weiß nicht, ob mir das reichen würde, um hier wirklich auf ein Upset zu gehen. Aber man könnte es sich überlegen. Ja, man könnte es sich definitiv überlegen. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch auf der Maincard finden. Ryan Benoit gegen Freddy Serrano. Zu Freddy Serrano kann ich natürlich nicht allzu viel sagen, denn es ist, ihr werdet es mitbekommen haben, ist gar nicht sein UFC-Debüt, sehe ich gerade. Wie komme ich denn darauf? Der hat sein Debüt mit einem 1-0-Rekord gegen Bentley Seiler gegeben. Und zwar im März 2015, kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich weiß zwar, der Main Event Meyer gegen LeFlair ist mir noch im Kopf. Danach hat er auf der Henderson Masvidal Card gegen Zhao Sikui gewonnen, aber auch da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also Freddy Serrano ist für mich leider Gottes ein klein wenig ein unbeschriebenes Blatt, mit 36 Jahren auch nicht mehr der Jüngste. Da hat Ryan Benoit so ein bisschen den Vorteil auf seiner Seite, der ist nur 26, hat allerdings seinen letzten Kampf gegen Ben Nguyen genau verloren. Davor Sergio Pettis besiegt. Ah, da kann ich mich noch dran erinnern, genau. Oh, das ist ein sehr ausgeglichener Kampf, wenn ich das jetzt so sehe. Und ehrlich gesagt, ich will da gar nicht lange drum rummachen, auch kein Kampf, zu dem ich jetzt allzu viel sagen könnte, muss ich ganz ehrlich sein. Ich weiß, dass es so in den Foren die Tendenz dazu gibt, dass Ryan Benoit so ein wird er eigentlich Benoit ausgesprochen oder Benoit? Das weiß ich gar nicht. Benoit ist wahrscheinlich, wenn er Kanadier wäre. Benoit kann natürlich auch sein. Ich kann zu dem nicht allzu viel sagen, muss ich ganz ehrlich sein, aber ich weiß, dass in den diversen Foren Ryan Benoit so ein bisschen als der Favorit gehandelt wird und als unterhaltsamer Kämpfer verschrien ist. Gut, wir machen mal weiter hier mit dem Halbfinale. Ist nicht allzu lang hin. Ich werde auch ein bisschen müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin heute schon wieder im Fitnessstudio gewesen und habe 2 Stunden Kettlebells trainiert. Das ist ja meine absolute Leidenschaft seit 2-3 Monaten. Und mal erzählt, was? So, Holly Holm ist wieder am Start. Gerade eben hat sie sich gegen Misha Tate in unserem fiktiven Turnier durchgesetzt. Und sie trifft auf, ich bin jetzt gespannt, Ronda Rousey. Haha, das ist natürlich großartig. Holly Holm gegen Ronda Rousey. 2. Natürlich nur bei unserem fiktiven Turnier. Ich muss es einfach nochmal so in die Kamera halten, weil es so großartig ist. Holly Holm, Ronda Rousey, 2. Und ich sage, Holly Holm besiegt Ronda Rousey. Ich habe damals gesagt, nachdem Ronda den Titel verloren hat, Ronda Rousey wird nie wieder Women's Bantamweight Champion, weil sie Holly Holm nicht besiegen kann. Ich glaube, dass Ronda Rousey Amanda Nunes besiegen kann. Ich glaube, dass Ronda Rousey Misha Tate besiegen kann. Aber ich glaube halt nicht, dass Ronda Rousey, ich glaube auch natürlich auch, dass Ronda Rousey andere Gegnerinnen besiegen kann, um das mal vorzubeugen. Aber ich glaube nicht, dass Ronda Rousey die gute Holly Holm besiegen kann. Das ist wirklich ihr Kryptonit und das liegt an ihrem Stil. Ich glaube, dass Ronda Rousey keine Möglichkeit hat, Holly Holm einfach zu Boden zu bekommen. Und vom Striking her braucht man nicht drüber reden. Da ist Ronda Rousey einfach viel zu offensiv, viel zu wild und sieht da keine Sonne gegen Holly Holm. Dieser Kampf wurde so oft auseinandergenommen. Und man hat gesehen, dass es nicht nur daran liegt, dass Ronda Rousey zu schwach ist oder nur in diesem Kampf einen Fehler gemacht hat. Nein, es gibt einfach sowas, dass Kämpferinnen mit einer gewissen, oder Kämpfer natürlich auch, mit einem gewissen Stil nicht zurechtkommen. Und ich glaube, für Ronda Rousey ist es Holly Holm. Und im Vorfeld, als ich die Idee zu diesem Turnier hatte, habe ich mir auch die ganze Zeit schon gesagt, also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann kommt Holly Holm weiter. Von daher ist mein Tipp, Holly Holm. Im Finale damit, Mensch, Amanda Nunes und wer war noch mit dabei? Valentina Shevchenko. Dann wissen wir eigentlich schon, was das nächste Halbfinale ist. Ne? Dann komm, dann machen wir das auch noch schnell. Die Spannung ist ja dann relativ überschaubar, wenn ich das jetzt schon ankündige. Also, Amanda Nunes trifft auf, ich muss mir wieder das Bild hier kurz aufrufen, Amanda Nunes trifft auf Valentina Shevchenko. Der erste Kampf der beiden ging ja an Amanda Nunes, auch wenn es knapp war. Ich habe damals oder ich habe bei der Instant Reaction Geschichte gesagt, ein Kampf geht halt oder beginnt halt in der ersten Runde und man kann nicht sagen, ja, nur weil Valentina Shevchenko in der dritten Runde klar überlegen war, hätte sie dann Runde 4 und 5 auch gewonnen, so funktioniert das nicht. Fakt ist, dass Amanda Nunes 1 von 2 gewonnen hat im ersten Kampf der beiden. Und Shevchenko dann in der dritten Runde Gas gegeben hat. Das ist echt ein schwerer Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Mann, ey. Die beiden jetzt nochmal gegeneinander antreten würden, würde ich wirklich sehr, sehr ausgeglichen sehen. Und ich bin mit Sicherheit jetzt auch so ein bisschen geblendet von der Leistung von Valentina Shevchenko im letzten Kampf gegen Holly Holm. Aber ich glaube, dass Shevchenko den Kampf gewinnen würde. Ich glaube, dass Valentina Shevchenko Amanda Nunes besiegen könnte. Und scheiße, jetzt haben wir echt original Holly Holm gegen Valentina Shevchenko im Finale. Aber sei es drum. Das ist ja wirklich... aber das ist mein Tipp. So, weiter geht's mit der Card. Ich guck mal kurz im Chat, ob es da noch mal irgendwas gab. Wenn die MMA-Themen durch sind, hast du dann noch ein bisschen Bock, über die zweite Liga zu reden? Geht ja nächste Woche los. Ey, genau das mache ich noch. Ich gebe noch mal einen Tipp ab für die zweite Liga. Gute Idee. Dank dir, Florian. Ich guck mal gerade noch, was bei den Prelims und bei den Early Prelims für mich besprechenswert ist. Ed Herman gegen Nikita Krylov ist natürlich noch mal interessant. Ed Herman, den sieht man ja immer gern. Ist so ein verrückter Typ, der seit Ewigkeiten dabei ist. Immer gut für einen Knockout. Sowohl auf der Seite des Ausgenockten als auch auf der Seite des Auszunockenden oder ja, hoffentlich habt ihr jetzt verstanden, wie ich es meinte. Ja, auf Ed Herman kann man sich immer mal freuen. Nikita Krylov sah bei den Weigh-ins verdächtig gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass er in der UFC bis auf den OSP-Kampf alles bislang gewonnen hat. Nee, Quatsch, gegen Suar Polaili hat er verloren. Und gegen OSP. Aber Suar Polaili, das war dieser ekelhafte Kampf, den kann man fast nicht als Kampf bezeichnen. Braucht ihr euch auch nicht auf dem Fight Pass angucken, lohnt sich nicht. Aber die letzten 4 Kämpfe hat er gewonnen. Schwer. Ed Herman, Tim Butch besiegt, der sah jetzt nicht so schlecht aus in seinem letzten Kampf. Gegen Derek Bronson kannst du verlieren, gegen Tyler Slaters kannst du verlieren. Natal hat er auch besiegt. Oh, ich würde fast sagen, ich gehe mit Ed Herman. Wie sehen da denn die Wettquoten aus? Bei Ed Herman gegen Nikita Krylov. Wobei der Krylov echt gut aussah bei den Rayans. Sehr, sehr gut in Form. Krylov klarer Favorit gegen Ed Herman. Also ich glaube, ich positioniere nachher so eine kleine Underdog-Wette. Da kommen wir mal drauf zu sprechen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ja, Ross Pearson gegen Masvidal ist auch nochmal so eine Art Legendenkampf, sag mal jetzt mal. Naja, Legende kann man fast nicht sagen, aber ein bekannter Kämpferkampf. Also Masvidal ist eine Legende, aber bei Ross Pearson, ich weiß nicht, das ist halt jemand, der sich immer irgendwie in der UFC hält, weil er einen Kampf verliert, einen Kampf gewinnt, einen Kampf verliert, einen Kampf gewinnt. Aber ich wäre jetzt nicht traurig, wenn er nicht mehr in der UFC wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Masvidal mag ich. Ich freue mich auch auf den Kampf, aber es hält sich für mich in Grenzen. Anthony Hamilton gegen Damian Grabowski, das wird mich einen feuchten Scheiß. Wilson Hayes gegen Hector Sandoval. Ja, also der Sandoval sah bei den Wayans ziemlich mean aus. Ich habe auch in einem Forum über ihn was gelesen, dass es halt so ein mexikanischer Typ, also ist Mexikaner und er kämpft auch so wie ein Mexikaner, so kann man es im Endeffekt sagen. Wilson Hayes darf diesen Kampf natürlich auf keinen Fall verlieren, denn wenn er den verliert, verliert er auch seinen Titelkampf gegen Mighty Mouse, aber richtig gehypt bin ich auf den Kampf auch nicht. Michael Graves gegen Bojan Veličković. Also ihr merkt schon an der Aussprache des letztgenannten Kämpfers, also des Namens des letztgenannten Kämpfers, dass ich über den nicht viel sagen kann. Über Michael Graves kann ich halt sagen, dass ich den bei Ultimate Fighter damals gesehen habe und spektakulär fand, wie unprofessionell er sich verhalten hat. Aber er hat danach in der UFC Siege verbuchen können. Deswegen bin ich gespannt, wie sein Weg weitergeht. Aber im Großen und Ganzen ist 201 wirklich eine Card, die mit vier Kämpfen für mich aufmacht. Lawler, Woodley, Namajunas, Kovalcevic, Brown, Ellenberger und Rivera Perez. Das sind für mich wirklich diese vier Kämpfe, auf die ich mich auch wirklich sehr, sehr freue. Ed Herman gegen Krylov finde ich noch interessant. Und Hayes gegen Sandoval deswegen, weil ich gespannt bin, dass ob Wilson Hayes hier irgendwie nicht von den MMA-Göttern bestraft wird und dann jetzt hier diesen Kampf verliert, den er angenommen hat und danach aus dem Title Picture im Endeffekt fliegt. So, die MMA-Themen, das kann ich mal sagen, werden nicht ausgehen, aber ich denke mal 201, was willst du denn noch großartig sagen? Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die in den Chat posten. Ich habe ja bei 200 angefangen, ja, so bei Bwin einfach mal zu gucken, was man tippen könnte, um ein bisschen Geld zu verdienen. So, und ich bin jetzt auch auf Bwin, habe die Card vor mir und guck mir das gerade so ein bisschen an. Muss es erstmal für mich so ein bisschen einschätzen. Also, ich habe ja schon gesagt, Krylov gegen Herman ist für mich Herman leichter Favorit. Deswegen nehme ich den mal hier mit in die Verlosung. Ich habe auch gesagt, dass ich der Meinung bin, dass Francisco Rivera ganz gute Karten hat gegen Eric Perez. Die beiden wären, jetzt hat sich hier die Quote nochmal geändert, zack, Rivera nur noch eine 2.15. Die beiden wären so meine Underdog-Picks, glaube ich. Pearson ist klarer Underdog gegen Masvidal. Ja, das würde ich auch so sehen. Hamilton, Grabowski, darauf würde ich nicht tippen, sind Heavyweights, ist mir zu schwierig vorhersagbar. Graves gegen den anderen Vogel kann ich nicht einschätzen. Cesar Asamendi gegen Damian Brown kann ich auch nicht einschätzen. Namajunas gegen Kovalcevic. Namajunas, Matt Brown gegen Ellenberger. Brown, Sandoval, Hayes. Also wir machen jetzt mal Folgendes. Ich werde wetten. Ich muss jetzt erstmal Geld einbezahlen. Was haben wir denn ein? Ach, das gibt's sogar nicht. Muss ich mich hier nochmal einloggen oder was? Also jetzt müsst ihr kurz Geduld haben. Ich muss mich hier nochmal einloggen und brauche dazu mein Passwort. Und dieses Passwort ist hier ganz mysteriös versteckt in den hintersten Schubladen meines MacBooks. Und nur ganz findige Hacker können jetzt anhand meines Tastenanschlags herausfinden, wie dieses Passwort lautet. So, lade ich hier mal einen 20 auf und dann biete ich 10. Mache ich eine 10er Favoritenwette und eine 10er Underdog-Wette. 20, es gibt leider keine Bonis heute. Manchmal macht ja Bwin sowas, dass du irgendwie einen Bonus bekommst, wenn du Pop-up blockiert, ne? Das fängt ja schon mal gut an. Klicken Sie hier, damit sich das Fenster öffnet. Ja, Bwin halt. Ich glaube, ich von Run Fighting auch gesponsert. Und 20 kann man hier mal einwerfen. Kurz vorm Urlaub. Ich gehe bald in Urlaub, dann fällt leider Gottes auch eine MMA-Radio-Ausgabe aus. Habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt. So, jetzt hier schnell über PayPal die Kohle überweisen. Okay. Scheint funktioniert zu haben. Jetzt geben wir hier nochmal ein. UFC Bwin. Und dann sollte ich eigentlich mit 20 Euro auf meinem Konto wieder da landen, wo ich vorhin war. So ist es. Gut, also. Ich platziere Ed Herman und den guten Francisco Rivera als meine Underdogs mit einer 10-Euro-Wette. Mal gucken, ob sich das überhaupt lohnt oder ob ich da noch was dazu... Nö, das wäre okay. Also, wenn ihr diese beiden Kämpfer nehmt, wie gesagt, das sind für mich nicht klare Underdogs, sondern zumindest gleichwertig zu ihren Gegnern, wenn nicht sogar aus meiner Sicht leichte Favoriten, gewinnt ihr mit einem Zehner 45 Euro, geht also mit 55 Euro raus. Diese Wette schließe ich mal direkt ab. Und dann habe ich noch ein, ist natürlich, wie gesagt, das ist eine Underdog-Wette. Also ihr könnt jetzt hier nicht damit, oder ich gehe da natürlich auch nicht davon aus, dass das jetzt die Kämpfe sind, mit denen ich hier die Kohlen aus dem Feuer hole. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch noch ein paar Favoriten auf der Card. Und die Wette werde ich jetzt positionieren. Zum einen würde ich da wirklich Rose Namajunas nehmen. Ich würde Matt Brown nehmen. Das ist ja völlig absurd. Wen haben wir sonst noch? Wilson Hayes würde ich auch zu den klaren Favoriten dazu zählen, auf die man wetten kann. Und jetzt wird's tricky. Also jetzt würde ich mit 10 Euro Einsatz 12 Euro gewinnen. Also sprich, ich würde mit 22,47 Euro rausgehen. Ist fast ein bisschen dünner. So, jetzt muss man natürlich ein Risiko gehen. Lawler ist für mich klarer Favorit, aber es ist halt Tyron Woodley. Aber komm, nehmen wir ihn mit dazu. Robbie Lawler als Nummer 4. Aber es würde sich immer noch nicht lohnen. Ich wäre immer noch erst bei 37 Euro. Es wären also 27 Euro Gewinn. Ich müsste noch einen fünften Kampf dazu nehmen. Denn so ein Fuffi, das ist immer das Mindeste, was ich gewinnen will, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann gehen wir mit Michael Graves, oder? Mal gucken, was der Chat so sagt. Ich habe Hayes, Brown, Namajunas und Lawler getippt bei Tipico, sagt der Arthur. Die habe ich auch. Rose, Brown, Namajunas, Hayes. Ich will jetzt halt noch Graves mit dazu packen, damit ich... Also jetzt kann der Chat entscheiden. Soll ich mit einer Vierer-Kombination hier reingehen und ähnlich wie der Arthur tippen? Oder soll ich noch den Graves mit dazu nehmen? Also bei den Graves bin ich mir auch relativ sicher, soweit man sich sicher sein kann in Sachen MMA, dass er diesen Kampf gewinnt. Bei Rivera gegen Perez ist mir das Risiko zu groß, den in so eine große Auswahl damit reinzunehmen. Freddy Serrano gegen Ryan Benoit oder Benoit, wie auch immer man den ausspricht, kann ich auch nicht einschätzen. Pearson gegen Masvidal. Tendenziell würde ich Masvidal sagen, aber auch das ist mir zu riskant. Was sagt der Chat? Er sagt nix. Ich tippe das so. Graves, Namajunas, Brown, Hayes und Lawler. Guck nochmal schnell in den Chat, nicht, dass jetzt noch was kam. Nee, okay, ab dafür, Wette abschließen. Also, eine Underdog-Wette mit dem guten Ed Herman und Francisco Rivera und dann noch die Favoritenwette mit Graves, Namajunas, Brown, Hayes und Lawler. Ich kann beide Wetten gewinnen, das ist das Schöne bei diesem Spiel. Aber so wie ich mich kenne, werde ich keine der beiden Wetten gewinnen. Ich habe nämlich da ein Händchen dafür. So, jetzt bin ich ein bisschen auf den Chat angewiesen, denn wenn von euch nichts mehr kommt, was nicht schlimm wäre, dann wäre unsere heutige Sendung oder ja, die heutige Sendung beendet. Wie gesagt, das wäre auch nicht weiter tragisch. Masvidal wird gewinnen, da Pearson zum ersten Mal im Weltwettkampf. Ja, ich möchte es gar nicht in Abrede stellen, dass ein Masvidal der klare Favorit ist gegen Ross Pearson, aber Masvidal Ross Pearson ist für mich nicht so eindeutig, dass ich darauf Geld setzen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Mr. Vita Cola fragt, was Bwin von mir wissen will in Sachen persönliche Daten. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe mich bei Bwin vor Jahren angemeldet, Und ich kann dir nicht sagen, was die alles wissen wollen. Da musst du mal selber gucken. Es ist halt immer deswegen mein Anlaufpunkt, weil das die einzigen waren, die problemlos mir bis jetzt Gewinne ausbezahlt haben. Also bei Tipico, wenn ich da gewonnen habe, dann war das immer mit ein paar Bauchschmerzen verbunden. Und bei Bwin hat das alles relativ reibungslos funktioniert. Deswegen setze ich auf Bwin, aber es kann natürlich auch einfach Zufall oder Glück gewesen sein. So, jetzt mache ich hier ganz kurz unser Super Women's Bantamweight Fantasy Turnier rund. Also ihr habt es ja mitbekommen. Valentina Shevchenko, wo ist hier meine Kamera, damit ich sehen kann, was ich zeige. Valentina Shevchenko trifft im Finale unseres ersten fiktiven Women Bantamweight Turniers auf Holly Holm. So ein Zufall, den Kampf hatten wir ja erst letzte Woche. Und wir haben gesehen, wie dominant Valentina Shevchenko vor allem dann in den letzten drei Runden die gute Holly Holm besiegt hat, dominiert hat. Das war wirklich herausragend. Und ich glaube, wenn die beiden um den Titel kämpfen würden, also natürlich würde Holly Holm Rückschlüsse aus dem ersten Kampf der beiden ziehen, gar keine Frage. Aber Shevchenko war so unglaublich gut, dass ich eigentlich mit Shevchenko gehen muss. Ich lasse den Chat entscheiden. Übrigens, Chris, ja, ab 1 Uhr fangen die Early Prelims an. So, Chat kann sagen, was denkt ihr, Shevchenko gegen Holly Holm ein zweites Mal? Also ich sage, Shevchenko gewinnt. Wenn der Chat eine andere Meinung hat, ist jetzt der Moment zum Posten. Übrigens ist jetzt auch der Moment, Fragen, Themen oder sonst irgendwas zu posten. Ich gucke nochmal ganz kurz in die große, weite Welt des Internets, ob es noch kurzfristig irgendwelche spektakulären Ereignisse gibt hier in Sachen UFC. Ja, das kann man natürlich auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass natürlich ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz großer Kampf uns verloren gegangen ist mit Justin Scoggins gegen Ian McCall. Dieser Kampf sollte eigentlich stattfinden, aber Justin Scoggins hat leider Gottes Gewichtsprobleme, so möchte ich es mal sagen. Wird in Zukunft im Bantamweight antreten, hat er schon verkündet. Natürlich echt schade für Uncle Creepy. Iwin hat ja einer gepostet, der Kämpfer. Since his return to the UFC, Robbie Lawler opponents have gone a collective 6-15. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Nunes says she's too little to fight Cyborg at Catchweight. Also da gab es ja diese Woche mal Gerüchte, dass Amanda Nunes auf Chris Cyborg in einem Catchweight-Kampf treffen könnte. Ich habe die nicht sonderlich ernst genommen und ja, gut, Nunes hat sich jetzt dazu geäußert und gemeint, ich bin einfach zu klein, um gegen Cyborg anzutreten. Ja, wundert eigentlich keinen. UFC 200 Prelims, okay. Prelims übrigens, das muss man vielleicht auch noch sagen, finden in den USA, für uns Deutsche ist das egal, aber finden in den USA heute Nacht auf Fox Sports 2 statt. Das ist nicht allzu gut, denn für die UFC ist es natürlich wichtig, auf Fox Sports 1 zu sein, denn Fox Sports 1 hat einen HD-Sender, das hat Fox Sports 2 nicht und es sehen natürlich auch viel mehr Menschen, weil Fox Sports 1 mehr Leute empfangen. So, Alan Lowoff, Schooling Mark, okay, es ist alles scheißegal. Laura Test, Dana White, Logan, Overeem. Oh, das offizielle 203 Poster. Wollt ihr es sehen? Ich hab's. Hier ist es. Hier sieht man's. Seht ihr das? Das ist das offizielle UFC 203 Poster mit CM Punk, Mickey Gall, Fabricio Verdum, Ben Rothwell und natürlich Miocic und Overeem. Hier könnt ihr es nochmal angucken. Wurde gerade eben hier auf geheimen Kanälen veröffentlicht. Was haben wir sonst noch? Was ist sonst noch passiert? You have a few hours with some... Das interessiert mich alles nicht. Nope. Gut, nee, ist nichts mehr passiert. Der Chat hat, glaube ich, auch nichts zu melden. Brasil vs. Brasil, glaube ich nicht. Ja, dann würde ich sagen, ist auch diese Countdown-Show erfolgreich zu Ende gegangen. Mir hat sie wieder hervorragend gefallen. Natürlich, 201 ist jetzt nicht das Event, mit dem man groß hausieren gehen kann seitens der UFC. Und natürlich ist es auch für mich hier schwerer, da viel zu erzählen, weil ihr habt es ja gemerkt, die Card gibt nicht allzu viel her. Allerdings sind trotzdem interessante Kämpfe mit auf der Card, die man sich definitiv angucken sollte. Nächstes Mal, wenn es diese Countdown-Show gibt, das suche ich mir gerade ja verzweifelt raus. Gucken wir mal, Fight Pass Schedule. Ich glaube nicht, dass ich das sehen wollte. Gucken wir mal, alle ganz ruhig hier, ja? Also. Das nächste Event ist dann natürlich nächste Woche. Ach, das gibt es ja gar nicht. Diese Webseite der UFC, die bringt einen manchmal wirklich aus der Fasson, muss man fast schon sagen. Ist natürlich hier Alex Caceres gegen Yair Rodriguez. Dazu werde ich übrigens keine Countdown-Show machen. Also nächste Woche zu diesem Fight Pass-Event gibt es keine Countdown-Show. Natürlich gibt es eine Countdown-Show zu UFC 202. Das Ganze findet am 20. August statt. Und eine Woche später, ich habe jetzt hier keinen richtigen Terminplan seitens der UFC. Das kotzt mich gerade so ein bisschen an, weil ich jetzt hier eigentlich so eine super Abmoderation machen wollte mit allen wichtigen Terminen. Ja, aber leider Gottes finde ich die jetzt auf Anhieb gar nicht. Also, jetzt habe ich es. Okay, jetzt kann es losgehen. Also, nächste Woche, Rodriguez gegen Caceres, wird es keine Countdown-Show geben. Das Event ist mir einfach nicht groß genug, um jetzt hier eine Countdown-Show dazu zu machen. 202, gar keine Frage, am 20. August gibt es wieder die Countdown-Show. Maya gegen Condit wird es auch eine Countdown-Show geben, 27. August. Und dann ist auch schon der 3. September, Orlovski gegen Barnett in Hamburg. Es gibt von mir die Überlegung, ob ich nach Hamburg fahren soll und vor der Arena eine Countdown-Show zu machen. Kein Scheiß, überlege ich mir momentan. Ich kann das nicht versprechen, weil es ist natürlich zum einen so ein bisschen eine finanzielle Frage. Ich werde definitiv nicht zu UFC Hamburg direkt gehen. Also ich habe mir zum einen keine Tickets besorgt und zum anderen ich weiß auch nicht so richtig, geil macht mich das Event auch nicht, aber ich habe mir überlegt, ich wollte immer nach Hamburg und dann kann ich nach Hamburg gehen, mache eine schöne Countdown-Show aus Hamburg und gehe danach noch auf die Party da, auf die After-Fight-Party, da kommt man relativ leicht rein, das sagten mir jedenfalls die Erfahrungswerte aus Berlin damals. Jetzt muss ich was trinken, weil ich habe einen ganz trockenen Mund. Übrigens, wie findet ihr eigentlich hier dieses wahnsinnig tolle Bild von mir, was ich da zusammen geschustert habe. Das ist ja wirklich richtige Qualität, muss man mal ganz ehrlich sagen. Sieht fast aus wie in der Bundesliga. Also, ich glaube, das reicht auch mit den Ankündigungen. Also, ich lasse nächste Woche aus, weil mir das Event nicht groß genug ist. Und danach geht es dann eigentlich wieder in gewohnter Stärke weiter. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Ach, der Arthur schreibt noch, die UFC Hamburg Card ist nicht schlecht, meiner Meinung nach. Arthur, ich gebe dir recht, die ist nicht schlecht. Allerdings fehlt mir, das habe ich letzte Woche schon gesagt, ein wirklich relevanter Kampf auf dieser Card. Wenn das der Fall wäre, dann wäre die Card richtig gut. So sind ein paar Kämpfe dabei, die versprechen, gut zu werden. Aber die Relevanz der diversen Kämpfe fehlt mir so ein bisschen. Das ist das, was ich anprangere. Und da hätte die UFC, denke ich mal, einen besseren Job machen können. Aber ich sage es ja immer wieder, wer noch nie bei der UFC war, muss sich wirklich irgendwie Karten sichern, muss die Chance nutzen und muss nach Hamburg gehen am 3. September. Jetzt kann ich aber wirklich abmoderieren. Wichtig, lasst irgendwie hier kurz einen Daumen da, abonniert den Kanal. Es ist halt einfach so in der heutigen Zeit, dass nur das dafür sorgt, dass man irgendwie in den Suchergebnissen auftaucht. Geht bitte auf iTunes, bewertet da MMA Radio als Podcast. Das würde mir auch wirklich sehr am Herzen liegen, weil auch das nur die einzige Möglichkeit ist, in den Charts nach oben zu rutschen. Arthur fragt noch schnell, das kann man auch noch beantworten, ob ich schon mal bei einem UFC-Event war. Ja, ich war bei UFC Berlin und fand es hervorragend. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich damals das Glück hatte, eine Akkreditierung zu bekommen von der UFC. Und ich habe mich eigentlich nur Backstage aufgehalten und fand einfach das hintenrum, sage ich jetzt mal, extrem beeindruckend. Ich habe natürlich auch Kämpfe in der Halle gesehen, aber ich bin halt immer rumgelatscht. Also ich war mal auf der Tribüne, ich bin mal unten da durch diese Presse rein, die sieht man ja auch immer wieder im Fernsehen durchgelatscht. Ja, aber hauptsächlich war ich Backstage. Dieses Getummel Backstage, das fand ich eigentlich am spannendsten. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Ich habe mir, wie gesagt, das ganze live angeguckt und kann es nur jedem empfehlen, auch wenn er nicht Backstage gehen kann, das mal wirklich hautnah mitzuerleben und zu hören, wenn zwei Heavyweights aufeinander eindreschen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. So, zu diversen Bewertungen und so weiter habe ich aufgerufen, muss auch mal reichen. Facebook findet ihr MMA Radio, indem ihr zum Beispiel MMA Radio eingibt oder facebook.com/mmaradio.de in euren Browser hackt. Auf Twitter kann man MMA Radio unter @mmaradio.de followen. Wie optimistisch, ihr merkt schon, der Katzenbeißer schlägt jetzt durch. Wie optimistisch bist du, was den VfB betrifft? Sorry für Off-Topic. Nein, stimmt, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich wollte ja noch was zur zweiten Liga sagen. Also, MMA ist jetzt beendet. Jetzt es ist ja laufend, aber Katzenbeißer, der schlägt jetzt voll durch. So, wie gesagt, alle MMA-Fans können jetzt ausmachen. Jetzt sage ich was zur Zweitligasaison, die ansteht. Beziehungsweise sage ich nicht was zur Zweitligasaison, sondern nur zu meinem Lieblingsverein, dem VfB Stuttgart. Ich lehne mich zurück und behaupte mal, der VfB hat schon ganz gute Karten aufzusteigen, gar keine Frage. Ich glaube auch, dass Stuttgart noch ein oder zwei gute Spieler verpflichten wird, die dem VfB weiterhelfen. Und ich glaube nicht, dass der VfB da irgendwie sich durchtankt und ungeschlagen in die erste Liga aufsteigt, aber der VfB wird aufsteigen. Also erster, zweiter, dritter Platz. Einer dieser drei Plätze wird der VfB belegen. Wenn es der dritte ist, wird es natürlich schwer mit diesen Relegationsspielen. Aber ich denke, der VfB wird aufsteigen. Die Mannschaft wirkt auf mich nicht ganz so schlecht. Ich habe mir gedacht, dass noch ein paar erfahrene Zweitligaspieler dazukommen oder ja, ein paar mehr. Der Lukai hat einen sehr, sehr realistischen Blick auf die ganze Sache beim VfB. Und er hat sein Augenmerk in der Vorbereitung auf die Defensive gelegt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe mir so ein paar Zusammenfassungen von den diversen Testspielen angeguckt. Und was da zu beobachten war, ist, dass der VfB defensiv sehr, sehr gut stand. Natürlich waren das jetzt keine hochklassigen Gegner. Allerdings jetzt gegen Greuther Fürth haben sie gespielt. Heute, gerade heute, da haben sie eine sehr gute Partie abgeliefert, 3-1 gewonnen, nach 1-0 Rückstand und auch da in der Defensive nicht allzu viel zugelassen. Das hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen und das scheint zum jetzigen Zeitpunkt auch so ein bisschen die Strategie von Jos Luhukay zu sein. Wir müssen defensiv vernünftig stehen, wenig zulassen und in der Offensive darauf hoffen, dass wir, oder was heißt darauf hoffen, in der Offensive dann da vorhandene Qualität ausspielen. So muss man sagen. Mit Terodde und mit in absehbarer Zeit mit Ginczek hat man aus meiner Sicht den besten Stürmer in der zweiten Liga. Man hat mit Maxim eine absolute Granate im Mittelfeld für die zweite Liga, sage ich vielleicht dazu. Auch auf den Außen ist man nicht allzu schlecht besetzt. Hosogai schadet nicht. Gentner ist gut. Also man hat da schon einiges vorzuweisen. Ich glaube, dass für Baumgartner so eine Zweitligasaison sehr, sehr gut sein kann. Zu dem neuen verpflichteten Polen, der in der Innenverteidigung spielt, kann ich nicht allzu viel sagen. Ich finde es gut, dass Jos Luhukay bei Kevin Großkreuz wohl ja auf die Offensive setzen wird. Also er hat ja schon gesagt, er wird Großkreuz wohl eher ins Mittelfeld stecken und hoffen, dass er da brillieren kann, so wie damals bei Borussia Dortmund. Und er wird dann wahrscheinlich Florian Klein rechts außen. Ich meine, das macht auch nur Sinn. Ich meine, wenn Klein bleibt, so sieht's ja aus, er hat ja gesagt, er bleibt jetzt wohl doch, und Großkreuz bleibt, dann hast du zwei so gute Spieler, dass du einen der beiden nicht auf die Bank setzen kannst. Und wenn du den anderen dann einsetzen könntest in der Offensive, ja, und keine Alternative dazu hast, weil der Harnik den Verein verlassen hat, ja, das liegt ja auf der Hand. Also sehe ich überhaupt nicht anders. Muss man so machen. Großkreuz ist leider jetzt wieder verletzt, aber ich hoffe, dass er bis zum Start in 2 Wochen, übrigens, ich bin live im Stadion, kann man eigentlich auch nicht live im Stadion sein, ich hoffe, dass er bis zum Start wieder fit ist. Denn, ach, übrigens, das muss ich auch noch erzählen, morgen, also die ganzen MMA-Fans sind völlig aus dem Häuschen gerade. Morgen ist Saison-Opening beim VfB. Und ich versuche die ganze Zeit, meine Tochter dazu überreden, morgen hinzugehen. Denn für mich ist es immer wahnsinnig peinlich, als erwachsener Mann sich da anzustellen und irgendwelche Spieler zu begutachten. Aber wenn du so ein kleines Kind hast, kannst du die immer vorschicken. prima. Also ich habe vor, morgen zum Saisonopening des VfB Stuttgart zu pilgern. Und vielleicht hole ich mir auch ein, wenn ich meine Wetten gewinne, dann hole ich mir auch ein Kevin Großkreuz-Trikot. Habe ich mir sowieso vorgenommen für diese Saison. Und am ersten Spieltag gegen St. Pauli bin ich im Stadion, freue ich mich auch schon drauf. Also ich gehe die ganze Sache sehr, sehr optimistisch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch froh, dass man den guten Lukai verpflichten konnte. Und ich sehe der Zukunft positiv entgegen. Ja, ich glaube, dass der VfB gute Chancen hat, aufzusteigen. So, was kommt hier noch? Wie froh bist du, dass Harnik weg ist? Also, wie froh bist du, Harnik los zu sein, ist eigentlich die richtige Formulierung. Der ist mir eigentlich scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich möchte den nicht verteufeln. Der war einige Zeit beim VfB wirklich gut und hat auch wichtige Treffer für den VfB erzielt. Aber er hat halt in den letzten Wochen im Abstiegskampf Entscheidungen getroffen und Leistungen gezeigt, die kannst du so nicht bringen. Ich meine, im wichtigsten Spiel, ich weiß nicht mehr genau, gegen wen war denn das nochmal? Als er sich da sein Porsche abgeholt hat, ey, das geht gar nicht. Und auch die Äußerungen danach, diese beleidigte Leberwurst und so. Und jetzt geht er nach Hannover. Ja, also wo ich mir halt auch denke, zuerst eine riesengroße Klappe und dann landest du in Hannover in der zweiten Liga. Ach, der Harnik geht mir auch schon bei. Der Peridax fragt noch, wo wir bei dem Thema sind. Ist eine Saisonvorschau mit euch beziehungsweise vier Ecken zwei Elfer geplant? Ach, Peridax, was soll ich dazu sagen? Ihr werdet es alle mitbekommen haben, die langjährigen Non-PG-Hörer. Es fehlt halt einfach jemand und das ist der Chris. Der Chris hat sich wie soll ich das jetzt ausdrücken, um nicht als beleidigte Leberwurst dazustehen, nachdem ich jetzt gerade von Harnik gesprochen habe. Es war so. Wir haben, das werdet ihr vielleicht auch mitbekommen haben, uns häufig verabredet zu Podcasts, gerade so im Mai, April, und immer wieder hat Chris abgesagt. Und interessanterweise war er dann trotzdem derjenige, der dann uns so ein bisschen in den Mund legen wollte, dass wir jetzt Non-PG beenden sollen. Also in WhatsApp-Gruppen oder in unserem WhatsApp-Gruppen-Chat kann dann immer wieder so, Leute, lasst uns noch eine Sendung machen, um uns zu verabschieden. Und wenn ich mit dem Pocho dann telefoniert habe oder wir auf WhatsApp geschrieben haben, haben wir immer so gedacht, was ist denn sein Problem? Wir wollen ja senden, aber wir können es halt schlecht, wenn er immer absagt. Und wir haben dann darauf gar nicht reagiert oder haben halt geschrieben, wieso willst du das beenden? Und dann kam von ihm wieder nichts mehr. Und wenn man den Chris festgenagelt hat und gesagt hat, ja, wie sieht's denn aus? Eigentlich bist doch du derjenige, der absagt. Wir wollen ja senden. Kam von ihm immer mehr oder weniger so, ja, ich weiß, ich kann das ja auch verstehen, aber ja, lasst uns jetzt nochmal Non-PG oder Vier Ecken zwei Elfer machen, um das ganze Ding abzuschließen. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass es ihm so ein bisschen gestört hat, dass wir jetzt nicht mehr gebettelt haben, um mit ihm senden zu können. Ich bin so besoffen jetzt schon. Ich habe ja echt eine komplette Flasche laufender Katzenbeißer gesoffen in, weiß ich gar nicht, seit wann senden wir? 20.30 Uhr? In 2 Stunden. Komplette Flasche Wein gesoffen. Gibt's gar nicht. Aber dann komme ich ins Reden. Das ist das Gute für alle, die jetzt hier noch zuschauen. Ihr könnt mir jetzt alles fragen. Ich erzähle alles. Komplett die Wahrheit. Ich erzähle alles. Also ich bin der Meinung, er ist dann so ein bisschen beleidigt gewesen, dass wir nicht mehr um seine Gunst gebuhlt haben. Aber als ich mit den beiden Jungs Non-PG neu gestartet habe, habe mir ganz klar auferlegt, nicht mehr so aggressiv meine Podcast-Vorstellungen anderen überhelfen zu wollen. Denn ich bin und war immer die treibende Kraft hinter Non-PG, hinter Cult of Personality. Und mich hat das immer sehr frustriert, wenn dann, meistens war es halt der Chris, wenn er dann irgendwie mal keinen Bock hatte und wieder andere Interessen hatte und das Projekt dann links liegen gelassen hat, dann stand ich damit alleine da, war ein bisschen frustriert, dass es nicht vorwärts ging. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, ja, entspann dich, dann hättest du halt mal 3 Monate Pause gemacht und dann wäre es weitergegangen. Ist alles richtig, aber ja, ich weiß nicht, ich habe halt Spaß daran und ich möchte das regelmäßig machen. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich MMA Radio nicht mehr mit einer Person machen möchte, weil man sich dann auf eine Person verlassen muss. Wenn man es mit 2, 3, 4, 5 Leuten macht, hat man natürlich die Möglichkeit, immer mal wieder jemand anderen zu fragen. Ja, ich habe halt einfach jetzt drauf geschissen, was. Wenn der Chris absagt, habe ich mir gedacht, okay, dann sagt er halt ab. Aber er kann nicht davon ausgehen, dass wenn er 4, 5 Mal absagt, dass ich beim 6. Mal seine Wunschvorstellung an Uhrzeit und so einrichte, dass er da mit mir senden kann. Und irgendwann kam mal ein Tweet, sondern eine WhatsApp-Nachricht von ihm. Da hat er gesagt, ja, er zahlt jetzt nichts mehr bei Non-PG. Man muss dazu sagen, wir alle bei Non-PG zahlen einen gewissen Beitrag. Non-PG kostet mir im Jahr um die 350 bis 400 Euro. Das sind Serverkosten, auf Phonik, kommst du so auf 350, 400 Euro. Und wir haben das so gemacht, ich zahle die Hälfte dieses Beitrags und die andere Hälfte teilen sich Chris und Pocho. Und Chris hat dann, wie gesagt, geschrieben, ja, er wird nicht mehr überweisen, weil er hat eh keine Zeit zum Podcasten. Und habe ich ihm halt so eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, du, diese Kosten, diese wir reden hier von 6 oder 8 Euro im Monat, sind jetzt nicht nur dafür da, um auf Phonik zu bezahlen, sondern sind auch für den Server wichtig und dass wir halt alle Folgen vorhalten können. Und er hat dann gesagt, ach so, und hat so ein Smiley gemacht mit so einem schrägen Lachen, also sprich so, ah scheiße, wusste ich nicht. Und ich dachte, ja gut, vielleicht zahlt er dann weiterhin, macht er nichts, wird dazu natürlich führen, dass ich bin auch nicht bereit, diesen Betrag komplett alleine aufzubringen. Ich werde halt dann irgendwann Folgen wieder löschen, ganz klar, weil der Webspace zu teuer wird. Ist natürlich jetzt nicht so wichtig für alle, die bei YouTube zu gucken, aber vielleicht das jetzt doch den einen oder anderen. Und seitdem habe ich, ich weiß ja nicht, was der Pocho so von ihm mitbekommen hat, aber seitdem habe ich von ihm nichts mehr gehört. Ich habe einfach nichts mehr von ihm gehört. Ich sehe ab und zu Tweets und von ihm und habe immer das Gefühl, fast jeder Tweet, den er postet, ist irgendwie negativ. Ich weiß nicht, was das zum Ausdruck bringen sollte oder soll. Ich bin halt irgendwie enttäuscht. Deshalb, weil das passiert ist, was ich eigentlich nicht dachte, dass passiert, dass er einfach so wieder, hab keinen Bock mehr auf euch, tschüss. So, ich dachte nicht, dass er das so abzieht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal, ich muss mal gucken. Der Holger schreibt schon, haha, jetzt geht's wieder los. Nee, Peridax, um das nochmal aufzugreifen, es ist für mich keine Wunde. Es ist halt einfach, das kann, denke ich mal, jeder nachvollziehen, dass man menschlich von jemandem enttäuscht ist, der so oberflächlich ist. Also nicht, dass ich das nicht im Vorfeld schon irgendwie bemerkt hätte, dass Chris sehr, sehr oberflächlich ist. Aber dass man dann enttäuscht ist von jemandem, das denke ich mal, kann jeder nachvollziehen, weil diese WhatsApp-Geschichte hat mir enorm viel Spaß gemacht. Das war immer ein Podcast, den ich genauso machen wollte, wie er dann da auch stattfand. Und ich bin halt immer der Meinung, eine Stunde in der Woche kriegst du irgendwie hin. Und wir hatten diesen Donnerstag als festen Termin. Das war immer unser WhatsApp-Termin, so mehr oder weniger. Und dass du da mal absagen musst, weil was dazwischen kommt, ist auch kein Problem. Aber dann 6, 7 Mal in Folge und dann mit so Begründung wie, ja, muss da jetzt ins Kino gehen und beim nächsten Mal meine Schwiegereltern kommen und dann musst du irgendwie zum Friseur mit der Alten und so. Das war mir alles zu, da wusste ich, was abgeht. Ja, ich stehe dann halt eher darauf, dass man sagt, du, ich habe keinen Bock mehr, meld mich, wenn ich wieder Zeit habe. Das wäre eine ehrliche Antwort und das kommt halt von ihm nicht. Deswegen, ich habe kein Problem mit ihm so an sich. Ich finde ihn halt menschlich. Du kannst dich auf ihn nicht verlassen. Und das habe ich dann daraus gelernt, erneut. Okay, verlass dich nicht auf ihn. Mach das, was du möchtest. Mach deine Podcasts so, wie du möchtest. Dann habe ich ja diesen VfB-Podcast versucht, da mit Ferken 2-11er, der aber einfach nicht so ankam, muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen habe ich den eingestellt und habe mich voll auf meinen Lieblingssport wieder konzentriert. Und das ist halt UFC, MMA. Und hab versucht, damit Leuten zu podcasten, die Bock drauf haben. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Was kommt dir sonst noch? Ich finde es klasse, dass du weitermachst. Gibt keinen besseren. Och, da gibt schon bessere, aber danke. Holger, jetzt geht's wieder los. Habe ich schon vorgelesen. finde die Lösung, die du jetzt für dich gefunden hast, genau richtig. Ja, also ich fühle mich auch wohl, weil es einfach Spaß macht, sich auf mehrere Leute verlassen zu können. So muss man sagen. Ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich einen der neuen Mitpodcastern eine Nachricht schreibe, ob sie Zeit haben und Lust haben, mit mir einen Podcast aufzunehmen, dass die alle Bock drauf haben. Es ist nie kannst du da? Nee, da kann ich nicht. Dann machen wir irgendwie am Freitag, kannst du da? Nee, da kann ich auch nicht. So, oder dann eine halbe Stunde vorher schreiben, ich kann doch nicht oder gar nichts schreiben und einfach nicht erscheinen. Alle wirken auf mich, als ob sie Lust hätten, mit mir über MMA zu reden. Und das macht einfach Spaß. Ja. Philipp fragt noch, ob wir uns im August nicht treffen würden. Wollen. Ich bin so besorgen. Leider nicht, mein lieber Philipp. Ich kann dir sagen, dass der gute Pocho und ich uns sehr gerne getroffen hätten. Und auch da kann ich aus unserem WhatsApp-Chat berichten, dass ich eigentlich da relativ erpicht drauf war, das Ganze klar zu machen. Ich wollte Zug buchen, Hotel buchen und so. Das war eigentlich genauso wie mit der Abendgala. Das Ding war eigentlich dingfest. Ja, also wir haben gesagt, wir machen alle 3 Monate eine Abendgala, 4 Sendungen im Jahr. Und es war klipp und klar, in welchen Monaten wir das machen. Es war alles klar. Und dann kam vom Chris halt, glaube ich, 12 Mal in Folge die Frage, wann wir die nächste Abendgala machen. Und ich habe darauf geantwortet und dann 2 Tage später machen wir eigentlich nochmal eine Abendgala. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und es kommt halt, er bremst das ganze Ding aus. Warum, ist auch scheißegal, er hat keinen Bock darauf, das ist völlig in Ordnung. Aber ja, ich zwinge ja niemanden, sich jetzt mit mir zu treffen. Ich hätte es halt toll gefunden, wenn wir uns mal persönlich alle getroffen hätten. Und es wäre mit Sicherheit auch ein tolles Wochenende geworden in Berlin. Aber wie halt schon 2-3 Mal davor, scheitert es an einer Person und die Rückschlüsse, die ich daraus ziehe, ist, dass ich sowas nicht mehr anleiern werde. Übrigens sage ich nicht, dass ich nie wieder mit dem Chris senden möchte und ich werde auch mich hüten, jemals wieder so ein Video aufzunehmen, wie damals bei diesem OTB-Projekt, das ich da gemacht habe und wirklich mich total von meinen Emotionen geleitet zu einer Person zu äußern, die eigentlich sich noch nicht mal wehren kann zu dem, was ich sage, sondern meine Rückschlüsse sind ganz einfach, okay, für ihn ist Podcasten nicht so wichtig wie für mich, das ist völlig in Ordnung, bedeutet für mich aber im Umkehrschluss, ich kann mich auf ihn nicht verlassen, sprich, ich werde mit ihm keine regelmäßigen Podcasts mehr ausmachen. Wenn der sich bei mir mal meldet und ich habe Zeit, dann werde ich auch mal einen Podcast mit ihm wieder machen, aber ich gehe nicht davon aus, dass er sich bei mir meldet, das ist nicht seine Art. Deswegen, ich ganz ehrlich, also wir haben keinen Streit miteinander, also sowohl Pocho mit Chris nicht oder ich mit Chris, eigentlich überhaupt nicht, aber ich kenne ihn und ich weiß, er wird sich nicht mehr von sich aus bei uns melden zum Podcasten. Leider, muss man dazu sagen. Aber vielleicht, wie gesagt, Philipp, machen wir es so, dass ich und Pocho uns mal treffen. Ich möchte mich auch gerne mal mit dem Philipp und mit dem Roman treffen, mit denen ich ja auch ein gutes Verhältnis habe. Und ja, solange ich Bock habe zu podcasten, werde ich weiter podcasten. Mit wem auch immer. Wie gesagt, dieses Ricky-Projekt wird auch weiter fortgeführt. Ich habe jetzt heute wieder mit einem Typen gesprochen, mit dem trainiere ich immer, der eine relativ interessante Vergangenheit hat, viele Gewaltdelikte und er hat da, denke ich mal, viel zu erzählen. Mit dem werde ich mich irgendwann im August treffen. Ich möchte mit meiner Oma weiterreden. Da war das Problem, dass es der gesundheitlich jetzt nicht so gut ging. Ja, deswegen habe ich das Margot-Projekt auf Eis gelegt. Jetzt werde ich mit ihr, wir fahren jetzt zu meiner Oma, ich mit meiner Frau, mit meinem Kind und dann werde ich, muss auch mal sein, dass mal einfach hier mal reinrülpst ins Mikrofon, dann werde ich mich mit ihr denke ich mal auch noch ein bisschen unterhalten. Ich würde mit meiner Mutter gerne reden, die ja mit mir als 9-jährigen Kind geflüchtet ist. Also dieses Ricky-Projekt werde ich auch definitiv weiter fortführen. Der Vorschlag mit YouTube, der ist richtig, dass man seinen kompletten Content auf YouTube hochladen könnte. Spricht nichts dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. mal gucken, sage ich jetzt mal so. Philipp fragt, ob ich, jetzt ist es weggerutscht. Wo ist es denn hin? Hast du eigentlich PayPal, Flutter oder ähnliches? Ja, es gibt einen PayPal-Kanal. Folgendes, ich möchte nonpg.de ein bisschen optisch verändern, ja, ein bisschen aufpimpen. Allerdings weiß ich noch nicht genau, wie. Wenn ich jetzt Urlaub habe, möchte ich mich da so ein bisschen mit beschäftigen und dann könnte es auch sein, dass ich so einen Spenden-Button da wieder drauf mache. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr non-PG irgendwas Gutes tun wollt, dann wartet einfach ab, bis wieder Weihnachten ist, dann poste ich wieder die Wunschzettel von Pocho und von mir und vielleicht auch dann wieder von Chris und dann schenkt uns da irgendwie was. Das sag ich jetzt einfach mal so, ja. Also ihr müsst es nicht machen. Für mich ist das ein Geschenk, dass jemand zuguckt, zuhört. Das ist für mich ein Geschenk. Und diese Kosten, die zum Beispiel Speicherplatz und so verursachen, das sind keine Kosten, die einen umbringen. Also klar klingt das jetzt erstmal viel, 400 Euro im Jahr, aber wenn man es runterbricht auf 12 Monate, dann geht's wieder. Also es ist alles okay soweit für uns. Ja. Peridax, mach einfach dein Ding. Bisher waren alle deine Projekte, hinter denen du mit Herzblut gestanden hast, super. Manche zünden halt mal. Ja, genau. Das war im Endeffekt so mit 4.11 VfB. Ich hätte mir gedacht, dass das ein bisschen mehr Anklang findet. Nicht natürlich jetzt bei dieser klassischen Non-PG-Gemeinschaft, sondern bei dem ein oder anderen VfB-Fan hat es nicht. Ganz ehrlich, wenn ich mir die Folgen angehört habe, fand ich die auch langweilig. Es sind halt keine kontroversen Themen, die du diskutieren kannst. Und du brauchst da, glaube ich, einen Gesprächspartner, wenn nicht sogar mehrere. Und ich habe mir halt auch einfach gesagt, Non-PG ist kein mega großer Podcast-Verbund, wo man jetzt aufpassen muss, dass man seinen Namen nicht ruinieren würde mit irgendwelchen Podcast-Projekten. Deswegen, wir machen das, worauf wir Bock haben. Sei es die Abendgala, sei es diese Kochgeschichte. Alles, was wir machen, machen wir, weil wir eigentlich Bock darauf haben. Und wenn wir es nicht mehr machen, gibt es irgendwelche Gründe, warum wir es nicht mehr machen. Manchmal kenne ich die selber nicht und manchmal kenne ich sie. Peridax fragt noch, ob eine neue Folge Ricky in Arbeit ist. Habe ich im Endeffekt gerade eben gesagt. Also ist absolut in Planung. Ich möchte es halt samstags machen. Und wenn ein UFC-Event samstags ist, über das ich sprechen möchte, hat das Vorrang. Ich möchte mit Roman vom Happy Day Podcast sprechen. Ich habe doch also so viele Leute auf meiner Liste, mit denen ich sprechen möchte. Ich weiß natürlich nicht, ob alle Bock haben, dann in einem Podcast mit mir über ihr Leben zu reden. Aber es gibt so viele Leute, mit denen ich sprechen möchte. Und ich möchte natürlich auch weiter mit Pocho einen Podcast machen und auch mit Pocho nochmal eine Ricky-Folge aufnehmen. Ja, also es gibt so viele Ideen, die ich da noch habe. Und ja, also da braucht ihr euch eigentlich keine Sorgen zu machen. Aber auch hier gilt halt, gechillt das Ganze anzugehen und nicht mit aller Macht jetzt zum Beispiel zu sagen, ja, okay, wir machen Donnerstag MMA Radio, Samstag das Ding jetzt hier mit der Countdown-Show, Sonntag dann Instant Reaction, Sonntagabend dann noch eine Ricky-Folge. Nee, eins nach dem anderen und alles ganz in Ruhe. Mr. Wiedercola, ja, was gibt's Besseres? 14 Leute gucken einem Besoffenen beim Reden zu. Ja, absolut. Also, ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe das ja angefangen, diese Countdown-Shows auf Twitch zu machen. Und da haben dann 6-7 Leute reingeschalten. Manchmal waren es auch 20, aber da weiß ich ganz genau, dass die dann ganz kurz mal nur sehen wollten, wie so ein UFC 2 Gameplay bei der PlayStation aussieht. Und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt auf YouTube, egal wie viele zuschauen, ob es 14 sind, ob es 2 sind oder ob es 1.000 sind, ist mir scheißegal. Ich habe einfach Lust, darüber zu sprechen. Und die Idealvorstellung ist, das mit jemandem zusammen zu machen. Und darauf arbeite ich dann auch noch hin, dass wir in Zukunft irgendwie zu zweit oder zu dritt diese Countdown-Shows machen. Ähnlich wie es halt bei Non-PG war. Aber ich weiß nicht, wie viele hier zuschauen, die Cult of Personality noch kennen. Und da ging es halt auch damit los, dass ich und Manu Thiele damals 3 Stunden zu zweit geredet haben. Und irgendwann hat halt dann jemand mal angerufen. Es war damals eine Call-In-Show. Und Wrestling ist, denke ich mal, noch ein bekannteres Thema als die UFC und MMA. Und man muss dazu auch sagen, dass ich damals in Sachen Wrestling-Podcast viel mehr gemacht habe. Aber ich weiß, dass wenn du was mit Leidenschaft betreibst und das über eine gewisse Zeit lang auch durchziehst und ein bisschen Ahnung davon hast, werden dir Leute zugucken, werden dir Leute zuhören. Ja, und wie viel das letzten Endes sein werden, das wird sich zeigen. Und umso länger du das machst, umso länger die Qualität einigermaßen stimmt, umso mehr werden es werden. So einfach ist es. Und wenn es nicht mehr werden, ist es mir auch egal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht mir einfach Spaß. Auch für 14 oder für 10 Leute. Natürlich weiß ich, das ist in diesem YouTube-Universe ist das lächerlich, aber darum geht es ja nicht. Warte mal, was? Dieser Chat ist auch ganz schwer zu beherrschen. Da muss man, glaube ich, auch einen schwarzen Gürtel in Taekwondo haben. Was machst du? Wie machst du das mit dem Wachbleiben, Energie? Ach so, bei UFC-Events. Also, jetzt heute ist es natürlich leicht, weil wenn du so eine Sendung machst, bist du meistens danach irgendwie aufgekratzt und schaffst es dann bis um eins. Und wenn die Kämpfe gut sind, dann zieh es auch durch. Also dann mache ich die Nacht durch oder gehe dann halt erst um sieben ins Bett. Aber ich nehme jetzt nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Koffeintabletten oder trinke viel Kaffee oder so. Nee, einfach, wenn die Nacht es hergibt, bleibe ich wach. Und wenn nicht, gehe ich ins Bett und gucke es mir am nächsten Morgen an. Also hat eigentlich keinen besonderen Grund, warum ich wach bleibe. Wenn die Kämpfe gut sind und ich bin wach, dann gucke ich es. Ganz einfach. Ja, der Relax, da gebe ich dir absolut recht. Cult of Personality war die beste Zeit. Es war aber auch damals so eine... der Podcast war noch neuer. Ja, also man konnte mehr damit machen oder neuere Ideen reinbringen, weil es vieles damals noch nicht gab, was wir bei Cult of Personality ausprobiert haben. Ja, also welcher Wrestling-Podcast hat live gesendet, welcher Wrestling-Podcast hat Calling gemacht, welcher Wrestling-Podcast hat sich selber nicht so ernst genommen. Und das alles so zusammengepackt hat den Charme von Cult of Personality ausgemacht. Und das war halt eben damals. Ja, ganz ehrlich, ich denke öfter noch an Cult of Personality zurück und ich bin auch der Meinung, dass ich dieses Projekt damals zu schnell beendet habe. Alle anderen Sachen, die ich beendet habe, da gab es genügend Gründe für, aber Cult of Personality hätte man weiterlaufen lassen können. Och, die Superkartoffel schlägt hier noch auf. Das gibt's ja gar nicht. Ja, Perilak schreibt auch nochmal, die IRC-Zeit, die war super. Ja, da hatte ich einen guten Bekannten, der mir zum einen den Livestream an den Start gebracht hat. Und irgendwie habe ich sofort kapiert, es muss doch auch andere Leute geben, die so wie ich Sonntag versuchen, die Zeit zu überbrücken, bis dann so ein WWE-Event an den Start geht. Und ich hätte es gut gefunden, wenn es einen vernünftigen einen vernünftigen Stream gegeben hätte, in dem sich Leute über das anstehende Event unterhalten, über Pay-Per-Views. Und dann dachte ich mir so, dann machst du es einfach selber. Und am Anfang, wie gesagt, die erste Countdown-Show mit Manu Tide, da haben irgendwie drei Leute zugehört und wir haben drei Stunden gesendet und in den letzten 20 Minuten hat dann noch einer angerufen. In der letzten Countdown-Show oder die vorletzte, die WrestleMania Countdown-Show, das war unglaublich. Also da hätten wahrscheinlich 1000 Leute zuhören wollen. Die Download-Zahlen waren unglaublich. Also das meine ich halt einfach. Wenn du mit Leidenschaft dabei bleibst bei einem Projekt und auch Leute um dich herum scharen kannst, die gleiche Leidenschaft haben, dann kann alles groß werden. Auch was am Anfang irgendwie lächerlich aussieht und wirklich so keine Beachtung findet, ja, sei es so ein YouTube-Stream mit 17 Leuten, die hier zugucken oder 14 oder so, oder sei es ein Podcast mit 100 Downloads. Grundsätzlich ist das Wichtige, dabei zu bleiben, Leidenschaft zu haben und auch versuchen halt neue Sachen zu machen. Und ich versuche das halt immer wieder. Ja. Verfolgst du die WWE noch? Nein, verfolge ich gar nicht mehr. Da gefällt mir halt absolut nichts. Also leider Gottes hat mich die WWE komplett verloren. Ich ärgere mich da. Ich bin der Meinung, wenn damals der Feller zu den OTB-Zeiten mich nicht im Stich gelassen hätte, hätte das nochmal was werden können. als wir dann neu Non-PG neu gestartet haben und der Chris zunächst den Eindruck machte, als ob er regelmäßig mit mir über Wrestling sprechen will, glaube ich auch, dass ich das durchgezogen hätte. Aber auch da war er dann derjenige, der keinen Bock mehr hatte für 3 Wochen und danach hat er wieder angefangen zu gucken. Das war mir dann auch zu blöd und dann habe ich gesagt, nee, lass mal bleiben. Also, aber ich gucke es jetzt nicht mehr. Ich rede immer wieder über den Chris. Das ist einfach, ich merke, dass ich und er, der Esel nennt sie immer zuerst, er und ich gerne zusammen senden, aber der Vogel ist einfach so verpeilt, dass er nichts auf die Reihe kriegt. Nicht mal 2 Stunden in der Woche zum Podcasten. Philipp Jacobi, das Non-PG-Universe scheint Redebedarf zu haben. Es besteht kein Kontakt mehr zu Filler. Nee, übrigens, das Non-PG-Universe hat überhaupt keinen Redebedarf. Wir sind miteinander völlig im Reinen, kann man sagen. Chris hat sich verabschiedet, ist sein absolutes Recht. Vielleicht hat er andere Interessen, vielleicht möchte er nicht mehr podcasten. Völlig in Ordnung. Potschul, das weiß ich, der möchte podcasten, aber sein Herz gehört einfach CS und Kiffen. So, das ist halt für ihn das Wichtigste. Und alles andere, und natürlich die Arbeit, der arbeitet halt auch extrem viel, alles andere rutscht so ein bisschen in den Hintergrund und der plant so viele Sachen, der hat so viele Ideen, aber kriegt es dann nicht ans Laufen, weil ihm die Zeit fehlt. Aber wir haben eigentlich keinen Redebedarf. Wie gesagt, Perilax, es besteht kein Kontakt mehr zu Feller. Die Nummer, ich habe auch keinen Bock mehr auf den Vogel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte damals halt, der macht auf mich einen ganz vernünftigen Eindruck. Ich habe nie eine Folge, wo war der vorher? Bei Moontalk. Und ich habe da nie eine Folge gehört. Ich habe nur mitbekommen, oder er hat mich halt ab und zu mal angeschrieben und ob ich Bock hätte, mit ihm wieder oder mit ihm mal so einen Podcast aufzunehmen und so. Und da habe ich mir gedacht, ey, pass auf, ich probiere das jetzt. Ich mache das mit YouTube, ich filme mich dabei und versuche das aufzuziehen und vielleicht funktioniert es ja und wenn nicht, dann kannst du es immer noch beenden. Und das ließ sich zunächst auch gut an. Dann war es ja so, dass irgend so ein anderer Affe einen Podcast gestartet hat und den Feller da abgeworben hat und er dann beleidigt darauf reagiert hat, dass der Chris mit am Start war. Ach, das ist mir alles so kindisch, deswegen fuck it. Superkartoffel fragt, ob es auch keinen anderen Podcast mit Chris mehr geben wird. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie momentan seine Meinung zum Thema Podcasting ist. Ich weiß nicht, ob er nochmal podcasten will. Ich weiß nicht, ob er mit uns podcasten will. Ich weiß gar nichts, ganz ehrlich. Also das ist halt das Problem. Ich glaube auch, dass er selber nicht weiß. Ich glaube auch, dass er sich darüber keine Gedanken macht. Das ist ein Mensch, der lebt so im Moment, ja, oder was heißt im Moment, sondern der macht halt ohne Rücksicht auf Verluste, das, auf was er Lust hat. Ja, also er hat halt jetzt ein größeres Interesse daran, seiner Alten hörig zu sein, aus meiner Sicht, ja, das ist natürlich nur meine Sicht, und hat ein paar andere Buddies gefunden, mit denen er da jetzt in Hannover abhängt und sagt dann halt, Potcho Ricky, ja, geht mir jetzt am Arsch vorbei. Und wenn ich wieder mehr Zeit habe, daheim so ein bisschen rumsitze und nicht mit meinen Kumpels, mit meinen neuen Kumpels regelmäßig abhänge, dann melde ich mich wieder bei euch. Das ist halt so Chris. Und es gibt Menschen, die machen das mit und es gibt Menschen, die machen das nicht mit. Und ich würde mich dazu zu der Kategorie zählen, dass ich das einmal mitmache, dieses Hin und Her, und dann leckt mich am Arsch. Und das ist im Endeffekt die Antwort. Ich habe eigentlich keinen Bock darauf, mich auf ihn zu verlassen. Und deswegen, wenn er und Pocho auf die Idee kommen, wieder 4 Ecken 2 Euro zu machen, gerne. Aber wenn Chris mir morgen schreiben würde, nächste Woche was ab, Fragezeichen, würde ich sagen, nee, ganz klar, ich mache MMA Radio, ich mache Ricky und das war's. Und ich würde jetzt auch mit ihm, ich würde mit ihm schon mal gerne bei so einem Ricky-Format über ihn reden. Aber ich würde ihn nicht fragen wollen, weil da muss ich mich ja wieder auf ihn verlassen. Und das habe ich jetzt gelernt aus den letzten Jahren, dass man sich auf ihn nicht verlassen kann. Gut. Liebe Gemeinschaft, interessanterweise, wenn ich über Chris rede, steigen die Zuschauerzahlen. Der letzte Schluck Wein. Es ist 23.10 Uhr, 1:50 noch bis zu den Early Prelims. Wenn jetzt nichts weiteres im Chat thematisiert wird, würde ich mich verabschieden. Habe ich mich gerade selber gesehen? Man sieht mir aber auch ein bisschen an, dass ich jetzt eine Flasche Wein getrunken habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur, man hört es mir nicht nur an, man sieht es mir auch an. Meine Nase geht auch ein bisschen zu. Das könnte aber auch daran liegen, dass die ganze Zeit hier der Ventilator auf Vollmast zu mir. Ich kann euch ja mal den Ventilator zeigen, der mich hier die ganze Zeit. Was ist jetzt hier? Seht ihr das? Das ist der Ventilator. Großartig. Ja, und das bin ich. Gut. Morgen gibt's wieder Instant Reaction, wenn die UFC 201 durch ist. Wie gesagt, ich möchte morgen auch zum VfB Saison Opening. Das kann also sein, dass alles ein bisschen später wird. Ich freue mich wirklich sehr, dass ein paar Leute hier zuhören und vielen Dank, schönen Abend noch. Tschüss. Wenn Jungs, ein kleiner Hinweis, sieht man im Podcast nicht, wenn das mein Auge hier, das hier, das beginnt immer zu hängen, wenn ich betrunken bin. Seht ihr das? Selber wenn ich betrunken bin, fängt das zu hängen an. Naja, denk mich.